Herzlich willkommen bei Sachzwang FM, dem ideologischen Staubsauger. Heute, mach was aus dir. Aber tu es für dich. Die Arbeit am Selbst im Zeitalter des Neoliberalismus. Dass wer andere begehrt, auch selbst begehrenswert erscheinen möchte, ist ja erstmal wenig überraschend und damit banal. Doch wohin steuert eine Welt, in der das Mittel zum Selbstzweck geworden ist? Früher gingen Menschen spazieren. Das rüstige Wandern war schon immer besonders deutsch. Heute sieht man im öffentlichen Raum beinahe genauso viele Leute joggen wie Fußgänger. Der gemächliche Flaneur ist ohnehin ein Auslaufmodell, so scheint es. Alle haben ein Ziel und wollen es erreichen. Wer heutzutage beispielsweise ein Fahrrad kaufen möchte, wird nicht fündig, solange er ein Fortbewegungsmittel sucht, sondern muss im Kaufhaus die Sportabteilung aufsuchen. Also doch kein Ziel? Der Weg ist das Ziel? Ja, und zwar im Hamsterrad einer Marktwirtschaft, die die Menschen zu Objekten des Arbeitsmarktes geformt hat. Und sie sind dies scheinbar gerne, spätestens seitdem vor 30 Jahren das Ende der Geschichte ausgerufen wurde. Die geistferne Ära der neoliberalen Ideologie findet in der funktionalen Zurichtung der Subjekte ihren ultimativen Ausdruck. Nicht zuletzt in so manchen Spielarten des Sports. Ist schon ein Marathonlauf etwas, worauf vor der Durchsetzung des Kapitalismus kein Mensch freiwillig gekommen wäre, so wird die sportliche Konditionierung und Selbstkonditionierung zur Karikatur ihrer selbst in Disziplinen wie dem Triathlon. Ein Wettkampf, der nicht umsonst im Zuge des Triumphs des Neoliberalismus populär wurde. Im Mai 2021 diskutierten im Rahmen der Berliner Veranstaltungsreihe Gegenüber, Debatten zur Gegenwart, Elke Wittig und Lars Quartfasel über das Fitnessstudio als verlängerte Werkbank. Und in der zweiten Stunde Georg Seslen und Christine Kirchhoff über Infantilisierung in der Wohlstandsgesellschaft. Der große Nachteil am nun schon beunruhigend lange andauernden Trend zur Selbstverbesserung ist natürlich nicht, dass Menschen mehr oder weniger wiegen, Muskeln aufbauen oder einem Ernährungstrend anhängen wollen. Nein, das Problem besteht darin, dass die überwiegende Mehrheit sich nicht selbst optimieren und dabei still sein kann. Und deswegen andere beständig von oben herab über den richtigen Lifestyle belehren und ihnen mit Rat und Vorschlägen glaubt, auf die Nerven gehen zu müssen, System, auf das sie möglichst bald zum Kreis der Erleuchteten gehören. Mit anderen Worten, andere zu bekehren. Vielleicht, weil die Zeiten religionslos sind und der Mensch anscheinend trotzdem etwas braucht, woran er glauben kann. Genauer, mit aller Inbrunst glauben. Und wenn man nun nicht gerade zufällig singen oder schauspielern kann und man außerdem beispielsweise wenig Hang dazu hat, in irgendeiner Partei Karriere zu machen und fortan in Talkshows zu sitzen und Machthunger und Ego hinter mehr oder weniger altruistischen Phrasen zu verstecken, bleibt tatsächlich nur wenig, womit man anderen Leuten so richtig triumphierend die eigene Großartigkeit vor Augen halten kann. Jedenfalls wenig, bei dem schicke Bilder herauskommen, die auf Social Media gepostet dazu geeignet sind, anderen, unambitionierteren, den Tag zu versauen. Und ganz wichtig, was sich nicht mit allzu großem Aufwand bewerkstelligen lässt, dazu bietet sich Sport ganz automatisch an. Allerdings natürlich nicht altmodischer Sport, bei dessen Ausübung man immer irgendwie aussieht, als stinke man nach Schweiß oder als sei das, was man da gerade treibt, eigentlich bodenlos langweilig. Nix da. Eine Ausnahme wäre eventuell das Spazierengehen, das durchaus gesund, aber nicht gerade hip ist, außer wenn es den Titel Flanieren trägt. Denn dann eignet es sich als Gegenstand sehr langer Feuilletonsartikel, in denen der Autor, flanieren tun immer nur Männer, interessanterweise, sich sehr tiefgründige Gedanken über dieses und jenes macht und Flaneure der vergangenen Jahrhunderte zitiert. Aber weil sich zum Flanieren praktisch nur Berlin eignet und jeder auch nur leidlich schreibbegabte männliche Einwohner der Stadt seinen Flaneursartikel schon geschrieben hat, ist das Genre praktisch ausgestorben. Also nicht so tot wie Nordic Walking, sondern mehr so wie die Piratenpartei, die ja auch immer noch atmet und zu Wahlen antritt und hofft, dass eines Tages ein Politprinz kommt und sie wach küsst. Natürlich wären auch Lernen und das eigene Wissen zu vermehren ganz nützlich, wenn man sich selber optimieren möchte. Aber wer jemals stolz irgendein Zertifikat einer der zahllosen, kostenlosen Bildungsmöglichkeiten gepostet und die ersten hämischen Kommentare mit denen unter Bildern muskulöser Oberarme verglichen hat, weiß, dass Dummheitsminimierung einfach nicht sexy ist. Obwohl Intelligenz eigentlich nur von schönen Menschen gefordert wird, die ständig beweisen müssen, dass sie nicht nur aussehen können, während aus einer gewissen Grunddoofigkeit bei Unansehnlicheren niemals ein Drama gemacht wird. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Als die Selbstoptimierung noch nicht so hieß, gab es eine Menge anderer Gründe als gutes Aussehen, warum Menschen Sport trieben. Zum Beispiel im ausgehenden 19. Jahrhundert, als Theodor Herzl schrieb, ein halbes Dutzend Duelle würde die soziale Position der Juden verbessern. Zwei Jahre später übernahm auch Mikas Szabolcsi, Herausgeber der in Budapest erscheinenden Zeitschrift, jetzt wird's kompliziert, Egyen Lösek, jedenfalls heißt es auf Deutsch Gleichheit, Herzls Position. Also er schrieb über Herzls Position, die Epidemie des Judenhasses muss in Duellen bekämpft werden. Heutzutage wird unsere jüdische Jugend die Judenhasser nur mit dem Schwert von unseren Rechten überzeugen. Juden galten eigentlich als nicht satisfaktionsfähig, was 1896 in der sogenannten Weidhofener Erklärung auch als offizielle Position von Burschenschaften übernommen wurde. Die Mitglieder der 1882 gegründeten jüdischen Verbindung Kadima übernahmen deswegen den sogenannten Holzkomment. Das bedeutet, dass sie sich mit judenfeindlichen Verbindungen, die nicht im Duell gegen sie kämpfen wollten, einfach prügelten. Das wiederum brachte die Antisemiten in Schwierigkeiten, denn sich einem Duell nicht zu stellen konnte, wenn zum Beispiel Militärs involviert waren, den Verlust der Offizierscharge zur Folge haben. Charge nannte man damals den militärischen Rang. Zudem galt es unter Burschenschaftlern und Offizieren als ehrlos, auf tätliche Angriffe nicht zu reagieren. Das wussten die Juden von Kadima nur zu genau. Und so gingen sie dazu über, diejenigen bei den Militärbehörden zu melden, die sich nicht mit ihnen duellieren wollten, um ihnen die Karriere zu verbauen. Ein Nebenaspekt der Körperertüchtigung zur Selbstverteidigung. 1908 gewann mit dem Budapester Studenten Jenő Fuchs der erste Jude Goldmedaillen bei den Olympischen Spielen, und zwar im Fechten. Natürlich gibt es auch heute noch ernsthafte Gründe, Sport zu treiben, nicht zu ertrinken beispielsweise. 2017 ergab eine Umfrage der DLRG, dass 60% der 10-Jährigen keine sicheren Schwimmer sind, also nicht rund eine Viertelstunde am Stück schwimmen können. 52% der Erwachsenen stufen sich selbst als unsichere oder Nichtschwimmer ein. Daran ist nicht nur der vielerorts durch die Schließung lokaler Bäder unmöglich gewordene Schwimmunterricht in den Schulen schuld, sondern auch der Trend zur selbstverbessernden Wellness, also Fun und Relaxen als Sportersatz. In von Familien gern genutzten Spaßbädern mit Megarutschen, Bubblepools und Saunalandschaft ist es kaum möglich, dem Nachwuchs dann halt selbst das Schwimmen beizubringen. Im Übrigen, was mir gerade einfällt, was super interessant ist, die meisten Leute ertrinken in Flüssen, weniger im Meer, und zwar, weil sie krampfhaft versuchen, sich genau zurück zu ihrem Ausgangspunkt zu bewegen, anstatt sich ein bisschen von der Strömung abtreiben zu lassen, kämpfen sie dagegen an, ermüden dabei und ertrinken schließlich. Das heißt, falls man jemals in irgendeinem Fluss schwimmen geht und merkt, dass man von der Strömung mitgerissen wird, ist es besser, dann halt 20 Kilometer weiter. Wenn es der Rhein ist, irgendwo in der Schweiz oder was weiß ich, oder in Holland, aus dem Wasser zu steigen. Gut. Das war der unglaubliche praktische Tipp. Zur Motivation zum Sport treiben, Acker sich selbst zu optimieren, gehören aber natürlich auch Krankheiten, die durch Bewegungen positiv beeinflusst werden können, und Geld. Nach einer Untersuchung von Marco Calendo von der Universität Potsdam und Markus Gersitz von der City University New York verdienen Frauen in Berufen mit Kunden- und Kollegenkontakt am meisten, wenn ihr BMI, also ihr Body Mass Index, knapp der Normalgewichtsgrenze entspricht. Bei Jobs in der Produktion spielt das Gewicht keine Rolle. Bei Männern ist das anders. Auch bei höheren BMI-Werten müssen sie nicht damit rechnen, weniger zu verdienen als ihre Kollegen. Sind sie jedoch untergewichtig und in der Produktion beschäftigt, erhalten sie im Schnitt bis zu 8% weniger. Auf Chancengleichheit oder Hilfe für Kranke ist der Ego-Trend zur Selbstoptimierung allerdings nicht ausgerichtet. Bilder schlanker, junger, fitter Menschen in hochwertiger Sportkleidung dürften nicht von ungefähr auf übergewichtige Senioren oder chronisch Erkrankte abschreckend wirken. Das gilt auch für die in aller Regel teuren, neuesten Ernährungstrends, die nicht nur viel Zubereitungszeit, sondern auch eine Menge Geld erfordern. Dabei beginnt mit jedem neuen und vielfach beschworenen Fitness- oder Ernährungstrend der immer gleiche Zyklus. Nachdem irgendwer irgendwo irgendetwas erfunden hat, das diesmal aber wirklich für ewige Jugend und Schönheit und vor allem für, genaueres weiß man noch nicht, aber man hört Sensationelles, sorgt und jemand Prominentes für die Reklame verpflichtet hat, erscheinen in der Fachpresse für die gehobene Frau enthusiastische Berichte über den super Geheimtipp aus der Welt der Reichen und Schönen. Wenige Wochen später hat das Gedöns dann auch den Husumer Kreisboten erreicht, der Frau Dingens vorstellt, die das Ganze nun auch ins Programm aufgenommen hat und Kurse anbietet. Gut, nicht ganz billig, aber der Effekt unglaublich. Praktischerweise für Frau Dingens und Co. gehören immer auch Zubehör und Anzieh zu den neuesten Trends. Natürlich kann man sich unmöglich in den Sportklamotten vom letzten Jahr blicken lassen, zumal die ja auch gar nicht auf die körperlichen und farblichen Anforderungen des neuen hippen Dings zugeschnitten sind. Und selbstverständlich sollen die Leute vom teuren Kurs ruhig sehen, dass man es ernst meint und nicht nur zu diesen Losern gehört, die in ihren peinlichen Neon-Yoga-Klamotten einfach nur mal kurz gucken wollen, womöglich noch zum drastisch reduzierten Schnupperpreis. Plus natürlich die bei Facebook und Instagram, denen man gar nicht oft genug zeigen kann, dass man zu den Trendsettern gehört und sich das Ganze auch eine Menge kosten lässt. Und das eben nicht nur beim Sport. Selbstverständlich passen die ollen Suppentassen nicht zum neuen Esstrend, dieser irrsinnig gesunden Frucht aus, na, wie heißt das Land noch, wo sie alle so alt werden oder würden, wenn ich gerade Bürgerkrieg wäre. Jedenfalls alle unfassbar gesund da und so weise und so bescheiden in ihren Bedürfnissen. Da sollte man sich gerade mal hier immer atemlos nach Reichtum und Ruhm hetzenden Westen mal ruhig eine Scheibe von abschneiden. Nach gut einem halben Jahr Begeisterung über das schicke Nouvelle Dingens erscheinen dann plötzlich kritischere Berichte. Ganz schlecht für Muskeln oder Sehnen, diese hippen Übungen, sagen nun Experten, oder dass in der Superfrucht eigentlich auch nichts anderes drin steckt als in Rotkohl. Das hatten sie zwar auch schon rund 20 Wochen zuvor erklärt, aber damals war die Welt einfach noch nicht bereit für Wahrheiten. Das ist sie erst jetzt, nachdem sie viel Geld in den ganzen Zinnober gesteckt hat und im Prinzip immer noch aussieht und sich vor allem fühlt wie zuvor. Schrittweise setzt sich die Neuigkeit von der Nutzlosigkeit überall durch, außer vielleicht in Husum und Husum-ähnlichem, wo man die Dinge traditionell gelassener angeht und deswegen auch immer noch mit den Aerobic-Kursen aus den 70ern für das Frührentner-Touristenklientel gutes Geld verdient, ist ja auch schön, wenn den Leuten im Urlaub Vertrautes geboten wird. Es folgt eine Phase der allgemeinen Ratlosigkeit, in der niemand so recht weiß, womit man denn nun Eindruck schinden könnte. Aber auch gut kann man das ganze Zeugs halt auftragen und endlich mal ein bisschen Ordnung machen. Natürlich nach den neuesten Prinzipien, nicht nach denen von Marie Kondo. Ernsthaft jetzt, du rollst deine Unterhosen doch nicht immer noch. Und dann geht alles wieder von vorne los, mit diesmal noch sensationelleren Versprechungen und noch bunteren Outfits und vielleicht auch diesmal nur mit welchen in Mausgrau und natürlich jetzt noch schickeren Esswerkzeugen. Klar, das geht ganz schön ins Geld. So ein Schnibbelbrettchen aus echt hindustanischer Zwergeiche hat natürlich seinen Preis. Aber der Effekt zum Niederknien und so vitaminschonend. Arbeitet man halt mehr, was nun auch nicht besonders schlimm ist. Denn einfach nichts zu tun oder Sachen, die man eigentlich schön findet, kommt natürlich nicht in Frage. Wie stünde man denn da, wenn man auf die Frage nach der Lieblingsfreizeitbeschäftigung sagen würde, dass man lieber einen kitschigen Roman liest, Roman oder Krimi, und auf der Couch sitzt, oder dass man es ganz entspannend findet, mit einer extra zu diesem Zweck zurechtgebogenen alten Fondue-Gabel Haare, natürlich nicht die von fremden Leuten, aus dem Duschabfluss zu zirbeln. Für sowas würde man außerdem auch gar keine Likes bekommen. Und dann kann man es auch wirklich gleich ganz lassen. Aber immerhin, heute hat man es in puncto Selbstoptimierung doch viel besser als früher, als das Angesagteste auf dem Sportsektor irgendwie Trimfahrrad hieß und auf der damaligen Lächerlichkeitsskala eigentlich knapp hinter dem sogenannten Rudergerät rangierte, dass wir alle diese Geräte in Haushalten ohne Sportvereins- oder Spazierengeh-Affinität dazu angeschafft worden war, dass ich ab sofort jetzt regelmäßig bewegt werden würde. Samstags darf nur noch Wetten, dass geguckt werden, wenn alle Reihe um Radeln oder Rudern, wurde in der Nachbarschaft beschlossen. Nur bei uns nicht, weil meine Mutter grundsätzlich nichts aus Katalogen kaufte. Lange hielt die Fitnessbegeisterung allerdings nicht an, was vor allem an der Geräuschentwicklung der Geräte lag, die jede Begeisterung über Saalwetten mühelos übertönte. Und so wurden die meisten Kalorien mutmaßlich dabei verbraucht, die ungefähr tonnenschweren Apparaturen nach der Lieferung von der Haustür zum »Wo stellen wir das Ding eigentlich hinzuschleppen?« und dann vielleicht noch einmal dabei, sie woanders hinzuwuchten, weil morgen der Tapezierer kommen würde oder das Gästezimmer von Tante Tesi gebraucht werden würde, die nicht gut zu Fuß war und am Ende sich noch was brechen würde, wenn sie über das Ding stolpert und womöglich hätte man sie wegen sowas dann noch wochenlang am Hals. Und dann wurden die Fahrräder und Ruderdingsis irgendwann weggeschmissen, meistens nachdem der Familienvater aufgrund Überarbeitung und Bewegungsmangel an irgendeinem schweren Herzinfarkt verstorben war und der Nachwuchs beschlossen hatte, dass es nur eine Möglichkeit zur Prävention ähnlichen Elends geben kann, nämlich geregelte Arbeitstätigkeiten zu vermeiden und möglichst viele schöne, nutzlose Dinge zu tun. Und nun das. Allerorten wird optimiert und geschafft und erreicht und keine Ahnung, wie wir vom schönen Leben hierher gekommen sind. Ein langer Marsch scheint es nicht gewesen zu sein. Mit der Fitness soll man ja immer bei sich selber anfangen und das mache ich dann mal. Als Endvierziger mit mäßig gesundem Lebenswandel und unregelmäßigem Schlafrhythmus besteht meine einzige sportliche Betätigung im Wesentlichen darin, dass ich auf dem letzten Drücker in die Kita hetze, wo ich arbeite und da mit meinen Kindern herumtüdle und tobe. Und nach ein paar Monaten Lockdown und Homeoffice kann sogar ich feststellen, dass mir da irgendwas fehlt. Nicht genug, dass ich deswegen etwa joggen gehen würde, aber doch so, dass ich denke, dass es auch seine Vorteile hat, nicht sofort nach den ersten Schritten in Schweiß gebadet durchpusten zu müssen. Aber genau das ist der Unterschied zwischen Gesellschaftskritik und moralischer Anklage. Auch Handlungen, die man niemandem sinnvoll individuell vorwerfen kann, die für den oder die Einzelne sogar vollkommen rational sein mögen, lassen sich dennoch als Ausdruck gesellschaftlicher Irrationalität, als soziale Pathologie dechiffrieren. Der Grat, so heißt es, zwischen dem Anspruch des neoliberalen Marktes auf allzeit einsatzbereite Individuen und dem eigenen Wunsch nach körperlichem Wohlbefinden sei schmal. Aber ganz zu Recht wird ein paar Sätze später die Frage gestellt, ob die Unterscheidung zwischen eigenem Bedürfnis und gesellschaftlicher Verwertungslogik überhaupt Sinn mache. Die Wahrheit ist ja schlicht, dass nur wer aus eigenem Antrieb sich um sein eigenes Wohlbefinden sorgt, auch den Ansprüchen des Marktes genügt. Denn was wir so schön Freizeit nennen, ist immer schon auf ihr Gegenteil, die unfreie Zeit, bezogen, also auf die Lohnarbeit. Der Lohn, das lehrt ja Karl Marx, ist der Preis der wahren Arbeitskraft und deren Wert bestimmt sich, wie der jeder anderen Ware auch, durch die gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit, die in deren Produktion eingeht. Also durch all das, was es an Waren und Dienstleistungen braucht, einen Körper überhaupt erst arbeitsfähig zu machen und zu halten. Was das Kapital mit anderen Worten bezahlt, wenn es unsere Arbeitskraft kauft, ist gerade nicht die Arbeit, die wir in seinem Dienste verrichten, sondern genau die Freizeit. All die Zeit jenseits der Lohnplackerei, die wir mit Essen und Trinken, Schlafen und Kinder machen, Einkaufen, Hobbys und Netflix, kurz mit Instandhaltung von Muskeln, Hirn und Nerven verbringen. Dafür aber will das Kapital natürlich auch was sehen. Denn wenn auch durch die Struktur der Lohnarbeit vorausgesetzt ist, dass es für die Besitzerin der wahren Arbeitskraft um nichts als das Überleben gehen kann, also um kreatürliche Bedürfnisbefriedigung, so ist ja die Frage, was genau zum Überleben dazugehört, durchaus vertrackter, als es möglicherweise zunächst den Anschein hat. Zum Begriff des Menschen gehörte schließlich, dass er, wie es beim Dichter heißt, nicht von Brot allein lebt. Menschliches Begehren schießt stets über das bloß kreatürliche Bedürfnis hinaus. Was genau es also braucht, die wahre Arbeitskraft, diese dem Menschen eigentümliche produktive Potenz zu reproduzieren? Ob mit anderen Worten Ziegenmilch und Mückenkuchen reichen, Körper und Geist auf Dauer funktionstüchtig zu halten, oder ob es dafür doch Krankenversicherung, Jahresurlaub, Altersversorgung und Sky-Abo braucht, muss immer wieder neu gesellschaftlich ausgehandelt werden. Das ist es, was Marx das, Zitat, moralische Moment an der Wertbestimmung der wahren Arbeitskraft nennt. Moralisch, dabei natürlich nicht im Sinne dessen, dass die Kapitalisten übers bloße Existenzminimum hinaus noch gutherzig ein Almosen draufpacken würden, sondern moralisch im Sinne des lateinischen mores, also der Sitten und Gebräuche, welche erst festlegen, worin denn nun das menschliche Existenzminimum genau besteht. Diese Zweideutigkeit nun wiederum führt dazu, dass die Ansprüche der Arbeitskraftbesitzer der Kapitalistenklasse zwangsläufig als maßlos erscheinen. Permanent hegt sie, also die Kapitalistenklasse, den Verdacht, dass sie mehr für weniger bekommen könnte, dass die Arbeiter während der Zeit, in der sie ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen, einen Teil ihrer produktiven Potenzen vertragswidrig unterschlagen und dass sie dafür nach Feierabend über ihre Verhältnisse leben, dass sie mehr in sich und ihren Körper stecken, als schlechterdings notwendig wäre. Seit Anbeginn des bürgerlichen Zeitalters versuchen die Bürger daher, den Proleten genau jenen Eigensinn auszutreiben, auf den sie doch gleichwohl angewiesen sind. Im Betrieb, durch wissenschaftliche Arbeitsführung und die neuesten gewieften Managementtechniken, und jenseits des Betriebes durch Moralkampagnen und soziale Kontrolle. Wer seinen Körper und Geist nicht pfleglich behandelt, sondern durch Exzess verschleißt, versündigt sich nicht bloß an sich selbst, sondern genau dadurch an dem großen Ganzen. Darin besteht die funktionale Grundlage für die Erhebung der Gesundheit in den Stand der Tugend. Von den Moralpaniken über den liederlichen Lebenswandel der niederen Klasse führt ein direkter Pfad zur fordistischen Beschlagnahme der Reproduktion. Die Sorge ums Selbst teilte man sich fortan mit staatlich approbierten Moralunternehmern, von den Wohlfahrtsverbänden bis zur Kulturindustrie. Und von dort, also von der fordistischen Phase wiederum, führt ein direkter Pfad zu jener neuen, gerne neoliberal genannten Ära des Kapitalismus, in der, wie so viele andere auch diese Staatsaufgaben wieder privatisiert worden sind. Wo die Individuen unter sanftem Druck von oben die Sorge um die eigene Gesundheit, das eigene Wohlergehen als moralischen Imperativ ganz internalisiert haben, kann die helfende Hand auch wieder abgezogen werden. Genau das ist die Geburtsstunde des Fitnesskultes. Wie genau das vor sich geht, das lässt sich in Jürgen Matschukats hervorragender Studie des Zeitalter der Fitness en Detail nachlesen. Um es mal kurz zusammenzufassen, mit dem Anbruch des postfordistischen Zeitalters oder des Spätkapitalismus veränderte sich auch die Form der Leibesertüchtigung nachhaltig. Mit dem Trimlichtparcours der 70er, spätestens aber der Aerobikwelle der frühen 80er, die per Videokassette direkt ins heimische Wohnzimmer vorstieß, wandelte sportliche Betätigung sich mehr und mehr von der kollektiven Aktion, also im Verein oder Mannschaft, zum individuellen Erlebnis. Noch in den frühen 70ern waren Fitnessstudios nahezu unbekannt und kaum jemand wäre auf die Idee verfallen, einfach so nur aus Jux und Dollerei ein paar Kilometer zu laufen. Heute ist der Berlin-Marathon eine Massenveranstaltung und Bundesbürger geben im Durchschnitt fast 1.000 Euro jährlich für Fitnessprodukte aus. Fitness schließlich, das ist ja weit mehr als bloß Sport. Nämlich wirklich ein sinnstiftendes Rundumpaket. Mit den dazugehörigen Zeitschriften, Online-Foren, Outfits, Getränken, Ess- und Schlafgewohnheiten und spirituellen Praktiken, von Yoga und Pilates bis zum transzendentalen Extremsportlertum. Umfragen zufolge führen inzwischen mit Hilfe der entsprechenden Apps 20-30% aller Deutschen genauestens Buch über die von ihnen aufgenommenen, abgeführten Energiequanten, also wie viel sie essen, wie viel sie schlafen, wie viel sie sich bewegen. Diese selbstorganisierte Totalüberwachung des eigenen Stoffwechselprozesses nennt sich, ganz ohne Ironie, Quantified Self und soll dem User, wie die Microsoft Smartwatch verspricht, helfen, ein besserer Mensch zu werden. Das macht den radikalen Wandel, den der Begriff Gesundheit durchlaufen hat, überdeutlich. Er meint nicht mehr ganz schlicht und vor allen Dingen negativ bestimmt die Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit avanciert vielmehr zu etwas, an dem man permanent arbeiten muss. Ein nie zu erreichendes utopisches Ideal. Wenn Kant die Moral eine unendliche Aufgabe nennt, so übernimmt Gesundheit eben in diesem Lifestyle deren Stelle. Und in dieser moralischen Aufladung besteht die ganze brutale Doppeldeutigkeit des Fitnesskultes. Denn einerseits trägt das Gesundheitsbewusstsein ja wirklich dazu bei, Naturschranken zu verschieben. Und das heißt, Freiheitspotenziale zu verwirklichen. Die Menschen leben länger, Zivilisationskrankheiten wie Herzklabaster oder Bluthochdruck nehmen ab. Und heutige 60- oder 70-Jährige haben wirklich, was ihr körperliches Vermögen betrifft, komplett andere Möglichkeiten als jede Generation vor ihnen. Und andererseits eben sind diese Fortschritte im Leibeswohl erkauft mit einer Offensive der Verdinglichung, die den Körper, allen um ihn betriebenen Kult zum Trotz, oder vielleicht besser genau durch diesen Kult hindurch, zum bloßen Mittel reduziert. Eine Verdinglichungsoffensive, die sich regelmäßig dann an jenen entlädt, die nicht mithalten können und daher als moralische Versager gelten. Die Schlaffis und Loser, die sich ihre unvorteilhafte Lage und ihr unvorteilhaftes Aussehen natürlich dazu selbst eingebrockt haben und die man daher zu ihrem Glück irgendwie zwingen muss. Hartz IV Couch Potatoes lässt man in Hamburg schon mal zur Aktion 10.000 Schritte um die Alster antreten. Der Start als ideeller Gesamtfitnesstrainer. Das Ineinander von Autonomieversprechen und brutaler Unterwerfung unter die Marktlogik, welches den Neoliberalismus insgesamt charakterisiert, zeichnet auch und gerade die Fitnesswelle aus. Sie vereint konservative Härte, also die Kohlsche Aufforderung, den Gürtel enger zu schnallen, mit der neulinken Politik in der ersten Person. Es war ja kein Zufall, dass es ausgerechnet Jane Fonda war, die Ikone der Antikriegsbewegung, die Aerobic weltweit zum Hit machte. Ohne die alternative Reformpropaganda für bewussteres Leben hätte der so schön genannte schlanke Staat nie eine derartige Durchschlagskraft gewonnen. Die wunderbare Gia Tolentino beschreibt in ihrem Essay Always Be Optimizing nicht bloß höchst eindrücklich, wie sie im Barre-Studio, das ist eine besondere Fitnesstechnik, wie sie im Barre-Studio die Hüften mit mehr Inbrunst kreisen lässt, als sie es je im Bett getan hat. Sie zeigt auch, wie erfolgreich der Fitnessapparat sich das Vokabular der neuen Frauenbewegung angeeignet hat. Die Forderung nämlich, sich nicht etwa für andere aufzubrezeln oder krummzulegen, sondern wirklich das eigene Selbst, das eigene mit sich im Reinen und im Wohlen sein, in den Mittelpunkt zu stellen. Die wesentliche Einsicht Tolentinos aber ist die, die sich durch ihr ganzes Buch zieht. Niemand kann sich der ideologischen Beschlagnahme von Leib und Seele einfach entziehen. Nicht bloß, weil niemand es sich leisten kann, zu den Verlierern zu gehören, die sich einfach gehen lassen, sondern auch, weil der scheinbare Gegensatz zum permanenten Empowerment-Geschwätz, nämlich die Aufforderung »Bleib so, wie du bist«, kaum weniger regressiv ist. Wie sich Opposition zur Gesundheitsideologie reaktionär artikulieren kann, das war ja gerade auf den so bemerkenswert benannten Anti-Hygiene-Demos jetzt während der Corona-Zeit besonders eindrücklich zu bewundern. Im Spätkapitalismus, so wäre Tolentino zusammenzufassen, im Spätkapitalismus müssen wir das, was uns fertig macht, nicht einfach hinnehmen. Wir müssen es mit jeder Faser unseres Leibes wollen. Der Fitnesskult ist darum ebenso geschlechter- wie lager- und schichtenübergreifend. Die Muckibude gehört ebenso gut zum Lebensstil der Professional Managerial Class wie zum konformistischen Aufbegehren gegen diese. Und Antizionisten und Antideutsche treffen sich dann in der Kampfsportgruppe des Autonomen Zentrums. Früher, im späten 19., frühen 20. Jahrhundert, war die Funktion des Sportes ja noch sauber nach Klassen aufgeteilt. Die Bourgeoisie trieb Sport, um die körperlichen Energien zu kanalisieren. Fußball entstand bekanntlich an den englischen Internaten als Gegenmittel gegen Masturbation. Das Proletariat trieb Sport, um vorzuführen, was der Körper, befreit von den Fesseln der Lohnarbeit, alles kann. Heute verschmilzt beides, die expressive und die regulierende Funktion, zu einem Narzissmus der Selbstdisziplinierung. Was der Körper kann, ist gerade das störungsfreie Funktionieren. Und das wird dann immer wieder vorgeführt. In der Fitnessgesellschaft fallen Überhöhung und Erniedrigung, Verdinglichung und Fetischisierung des Körpers zusammen. Und Fetischisierung ist dabei durchaus im strengen marxischen Sinne zu verstehen, nämlich als Ausblendung der gesellschaftlichen Arbeit, die in die Produktion der wahren Arbeitskraft eingeht. Um das zu verstehen, vielleicht einen kurzen Schlenk. Eine der Eigentümlichkeiten der Kultur unserer Zeit ist es ja, dass in ihr kein Ort mehr für irgendetwas Neues vorgesehen zu sein scheint. Die letzten künstlerischen oder kulturindustriellen Innovationen, ob in der Musik oder in der Literatur, stammen aus dem letzten Jahrhundert. Im Kino dominieren seit Jahrzehnten die Superhelden, die per Definition keine Entwicklung durchmachen. Und ob ein Foto oder Film aus den 90ern ist oder aus den 2010ern stammt, das erkennt man praktisch nicht mehr an Mode oder Frisuren, sondern wirklich nur noch daran, ob die Leute Smartphones haben oder nicht. Es ist, als fiele der Kultur schlicht nichts mehr ein. Aber vielleicht ist genau das die Innovation. Vielleicht ist genau das das Versprechen, dass sich aller technologischen und gesellschaftlichen Katastrophen der letzten 20 Jahre zum Trotz in echt eigentlich gar nichts ändert. Dass alles immer so weitergehen kann wie bisher. Und genau dieses Bedürfnis spricht auch aus dem Fitnesskult. Der Körper soll schließlich immer so weitermachen können wie bisher. Nie dem unausweichlichen Verfall anheimfallen. Und dort, wo die Mittel da sind, bei Lumpenbourgeois wie PayPal-Gründer Peter Thiel, dem Investmentbanker und Trump-Mäzen Robert Mercer oder auch Österreichs Bundeskanzler Kurz, ist das durchaus wortwörtlich zu verstehen. Man versucht dort mit allen, selbst den bizarrsten Mitteln, ob durch Bluttransfusion, Eigenurintherapie oder Kryogenik, den Tod zu überwinden und bringt so die Sorge um sich selbst zu ihrer logischen Vollendung. Denn das Motiv der Fitness ist ja nicht zuletzt der Wunsch, den Körper gegen jede Veränderung, gegen jede Alterungsprozesse, gegen jede Verschleißprozesse abzudichten, allein verantwortlich zu sein für dessen Gestalt. Die uralte Fantasie, das uralte Phantasma der Autogenese, also der Selbsterzeugung. Die Fetischisierung des Leibes verdrängt, mit anderen Worten, dass niemand allein für die eigene Gestalt verantwortlich ist, dass kein Mensch aus eigener Kraft existieren kann, dass jeder, wie Dietmar Dartz einmal so schön schrieb, aus anderen Menschen zusammengesetzt ist. Diese Verdrängung ist nur allzu gut nachzuvollziehen. Das Bewusstsein der eigenen Abhängigkeit von anderen ist ein Bewusstsein der eigenen Ohnmacht. Und die lehrt einem unter Bedingungen, wo jeder permanent auf Zack sein muss, notwendigerweise das Fürchten. Aber zugleich verarmt dadurch das ganz auf sich selbst gestellte Individuum. Denn gerade die Heteronomie-Erfahrungen, die Ohnmacht-Erfahrungen sind es ja, denen wir jene seltenen Momente des geglückten Lebens verdanken. Sei es tatsächlich im Sport, wenn man quasi per Out-of-Body-Experience dem Körper dabei zusieht, was er da gerade Unvorstellbares anstellt, beim Dribbling oder beim Sprung oder was der Teufel was. Oder eben auch in der Krankheit, wenn alle gesellschaftlichen Ansprüche des Funktionierens mit einmal von einem abfallen und man ganz unproduktiv und ohne schlechtes Gewissen den Tag im Bett verbringen darf. Das gehörte einmal früher zum Erfahrungsschatz der Happy Few. Heute können selbst die sich das nicht mehr leisten. Ich hatte mich gefragt, wie die Fitness sich aufs Begehren auswirkt. Als unstrittig würde wohl gelten, dass die fitten Körper attraktiver seien. Ich frage mich dann aber, wenn die Fitness ja mit einem enormen Zeitaufwand und Anstrengung erkauft ist und auch vielleicht manchmal als gesellschaftlicher Druck erscheint, ob es demgegenüber nicht eine Ambivalenz geben müsste. Also, dass es vielleicht ein verdrängtes Begehren nach demjenigen, das sich dem nicht fügt, geben müsste. Aber mir ist nicht so recht etwas eingefallen. Sowohl auf sich selbst als auch auf das andere bezogen, nur die Wendung nach außen als Aggression, in Klammer, anderen die Fitnesssprüche aufzuhalten. Die Frage ist an euch beide gerichtet. Also ich bin gar nicht sicher, wie genau da irgendwie Begehrensrichtungen funktionieren, was natürlich geht es sozusagen von der ganzen Motivation her immer darum, klar, sich präsentabel zu machen. Und eine der, wo man sagen kann, zumindest ja auch ambivalenten oder vielleicht fortschrittlichen Trends von diesem ganzen Selbstoptimierungskram ist ja auch schon, dass es eben nicht nur die Frauen sind, sondern auch die Männer, die sich irgendwie schon was hermachen sollen und nicht einfach so, naja, wie auch immer alt und schlaffig daherkommen und trotzdem irgendwie cool, weil sie einen Anzug haben. Andererseits glaube ich, dass ganz viel von diesem Fitnessvokabular wirklich darüber funktioniert, dass man sich sozusagen selber mögen soll. Dass es überhaupt gar nicht darum geht, irgendwie für andere was herzumachen, sondern wirklich dieser Anspruch, fühl dich wohl, mag dich so, also mach dich so, dass du dich selber magst. Und also quasi wirklich direkt aus so, naja, so neuen Frauenbewegungsratgeberliteratur aus den 70ern und 80ern ins Fitnessstudio rein. Und dass das sozusagen zumindest so eine Art Kurzschluss ist, wo dann eigentlich auch so ein Moment einfach von, ja, weiß ich nicht, von so einem, vor allen Dingen so ein narzisstisches Bedürfnis, was ja auch nicht immer nur schlecht sein muss, angesprochen wird und gar nicht in erster Linie so ein, naja, ich versuche jetzt irgendwie meine Stellung auf dem Fleischmarkt zu verbessern, sondern ich möchte mit mir und meinem Körper eins sein. Und viele von diesen Trends sind ja auch wirklich so, dass sie, was weiß ich, diese ganzen Ernährungstherapien und Low Carb dies und das bis hin eben zum Kampfsport ja überhaupt gar nicht so sehr besondere äußerliche Wirkung haben, sondern wirklich so ein eher esoterisches Moment von Einklang von Leib und Seele abzielen. Ich bin natürlich jetzt überhaupt nicht sicher, ob das die Frage beantwortet. Ich weiß nicht, ob es irgendwie Gegenbewegungen gibt, dass Leute sagen, ja, dann fahre ich besonders auf Menschen ab, die ganz viel rauchen, saufen und sich überhaupt nicht um ihr Äußeres kümmern, das wahrscheinlich nicht. Aber ich glaube, trotzdem ist dieses sozusagen das auf andere gerichtete Begehren gar nicht das Wichtigste. Aber weißt du was? Man hat doch eigentlich nur so eine bestimmte Zeit, in der man dieses Fitness-Optimum und wahrscheinlich auch das Aussehens-Optimum erreicht. Wenn man dann sagt, man formt sich in dieser Zeit so aus, dass man sich richtig mag, wie man gerne sein mag, dann ist es doch eine ganz fürchterliche Vorstellung, wie sehr diese Leute dann leiden, wenn das einfach nicht mehr geht, selbst wahrscheinlich mit chirurgischen Mitteln und was nicht allem, oder? Ja, aber andererseits, das kann man ja tatsächlich schon beeindruckend weit hinausschieben. Ja, aber du siehst doch einfach immer irgendwann scheiße aus, oder? Irgendwann sieht man, ja. Also scheiße geliftet. Okay, wahrscheinlich schon, ja. Also wenn ich zum Beispiel die Generation meiner Mutter mit der meiner Großeltern vergleiche, sieht man da ja schon wirklich einen Unterschied, dass meine Mutter zum Beispiel mit 70 viel jünger aussieht, als meine Oma mit 70 aussah. Aber lag das nicht an den Kleidern? Liegt es nicht daran, dass unsere Omas diese ganzen Omasachen anhatten? Ja, und an einem bestimmten Verhalten und so. Aber ja. Bestimmte Art von Betulichkeit oder so. Also ich glaube schon tatsächlich, dass diese Spanne sich schon also deutlich weiter rausgeschoben ist. Und das natürlich aber gleichzeitig auch einen wahnsinnigen Druck erzeugt, sozusagen. Dieser Horror davor, wirklich irgendwann alt zu werden und wie stark ist. Und das ist dadurch immer mehr so ein, okay, jetzt muss er aber wirklich mal anfangen an mir zu arbeiten, dabei rauskommt. Also gerade, weil es sozusagen keine Naturtatsache mehr ist, dass du mit 40 eben halt schon ein bisschen verschlissen aussiehst. Ja, und trotzdem muss den Leuten doch eigentlich klar sein, dass selbst gesündester Lebensstil nicht davor bewahrt, vielleicht mit 45 irgendwie plötzlich sehr krank zu werden, dass es einfach Faktoren gibt, die man nicht beeinflussen kann. Ich schätze, dann ist das Beleidigtsein doch viel größer als bei Leuten, die immer gewusst haben, dass... Ja, oder zumindest, dass Sachen Leute sich dann können. Fragen oder andere dann fragen, ja, hat der denn auch wirklich genug auf sich Acht gegeben? Steckt in Fitness auch sowas von sein eigener Gegner sein, in dem Sinne, nächstes Mal schaffe ich nochmal 10 Minuten mehr am Band? Ein Gegner, den man immer wieder überwinden muss und sich beweist, dass man es auch kann. Was hätte das für eine Funktion in der Gesellschaft heute? Also klar, das steckt darin. Ich glaube aber, es gibt auch so eine ganz komische, ich weiß nicht, ob das puritanisch oder katholisch oder sowas ist, so einen komischen Sündenstolz dann immer. Also jedenfalls kenne ich das von Leuten, die eher so etwas gesundheits- und fitnessbewusster ist, und sagen ständig dieses, jetzt habe ich ja doch das Stück Kuchen zu viel gegessen, eieiei, das muss ja wieder rausgearbeitet werden und jetzt war ich 2 Wochen lang nicht im Fitnessstudio, das wird hart werden. Also ja, es gibt natürlich schon irgendwie so eine, wie soll man das sagen, so ein sich selbst überwinden wollen und so der Kampf als inneres Erlebnis oder wie auch immer man das nennen will. Aber ich glaube, es gibt auch so ein das Fitnessstudio als säkulare Beichte, wo man immer hingehen kann und wo man immer, wenn man hingeht, auch irgendeine Sünde mitbringt, die man dann abarbeiten kann. Ich merke gerade, mir ist es so unglaublich fremd. Ja. Auch. Also ich kenne schon dieses Gefühl, dass man stolz ist, wenn man irgendwas gerade geschafft hat oder sich echt viel Mühe gegeben hat und wegen mir auch, wenn es sehr anstrengend war, am Berg hochzulaufen und wieder runterzulaufen und man ist dann endlich da, wo man hin wollte und machen kann. Aber also als Lebenszweck finde ich das ein bisschen... Bisschen begrenzt, aber wenn die Leute Spaß haben. Ich glaube natürlich, das hat auch viel tatsächlich mit so einem Wandel in Lohnarbeitsformen zu tun, dass diese Art von, also ja, wie auch immer, total den bekloppten Stolz, den man auf den eigenen Körper haben kann, also selbst in Form der Staublunge oder irgendwie sowas. Ne? Das hat mein Körper alles mitgemacht. Oder dieses am Ende des Tages irgendwie rechtschaffen müde zu sein von all den harten Verrichtungen, die man getan hat. Also dass das mehr und mehr wegfällt oder was ich meine, Artikel Herauskürzung der Muskeln aus Verausgabung von Muskelhirn und Nerven genannt habe. Und dass Leute immer weniger wissen, was sie mit ihrem Körper eigentlich anfangen können, dass also die Jobs, die Lohnarbeit, in der man wirklich irgendwie wesentlich irgendwie körperlich unterwegs ist, dass es die praktisch nicht mehr gibt und die Tätigkeiten, die es heute gibt, sind zwar auf eine andere Art super anstrengend und super furchtbar für den Rücken oder für die Sehnen oder sowas, aber es gibt kein Stolzsein auf seine Sehnenscheidenentzündung. Und zum Teil kann ich das ja auch nachvollziehen, dass man irgendwie, dass einem irgend so ein somatisches Bewegungsmoment fehlt, wenn man wirklich nur die ganze Zeit am Rechner sitzt oder was auch immer. Aber dass man sozusagen das irgendwie versucht wieder zu kriegen, aber gleichzeitig, weil es natürlich gleichzeitig so albern ist, weil es nicht wirklich irgendwie anders als das Kohle abbauen oder was auch immer, was man so tut, nicht wirklich nützlich ist. Aber nutzlos sein, also das finde ich ja dann schon wieder gut, wenn Sachen nutzlos sind. Ja, aber ich glaube, das ist dann wiederum ein anderes Gefühl als dieses, was man vielleicht, ja. Da braucht man ein anderes Wort. wie gesagt, klar, nutzlose Sachen sind total super, aber ich glaube, dass diese Art von Körpergefühl, dieses rechtschaffende Müdesein, das ist immer auch ganz häufig mit einer Vorstellung verknüpft. Ja, weil ich ja auch irgendwie ehrliche ganz Arbeit. Nützliche Dinge mich verausgabt habe. Und das ist jetzt sozusagen hier, das merke ich an mir selber, was ich alles getan habe. Und ich glaube, das versucht man natürlich ständig mit diesen Fitnesssachen zu bekommen, oder ich kenne das so, aber es ist gleichzeitig trotzdem immer irgendwie das Gleiche und doch nicht das Gleiche. Also ich glaube, das war natürlich insgesamt alles extrem holzschnittartig, sozusagen, zumindest in meinem Teil. Aber ich glaube, bestimmte Kodierungen haben sich tatsächlich so vom Ende des 19. Jahrhunderts bis wirklich so in die 70er, 80er Jahre durchgezogen, mit natürlich unheimlich vielen Brüchen. Und am einfachsten funktioniert es tatsächlich immer in England, weil es da auch die Klassentrennung irgendwie so viel schärfer ist in kulturellen Fragen. Und Deutschland funktioniert immer schon schlecht, weil die Turnbewegung nie so richtig in eins reinpassen würde. Aber ich glaube zumindest, dass es so bestimmte Sportarten gibt, die lange irgendwie als irgendwie bürgerlich oder zumindest kleinbürgerlich kodiert sind. Golf, Tennis oder Polo ist natürlich dann super großbürgerlich. Alles, wo man Pferde braucht, weil es teuer ist. Und dann gibt es sozusagen die Sportarten, die man dem Bürgertum abgenommen hatte, wie Fußball, was muss man ja auch erstmal aus diesen großbürgerlichen Internaten kommt, und dann kommt die Arbeiterklasse und sagt, wir können das besser, weil wir können nämlich Passspiel machen und ihr könnt nur dribbeln. Und ich glaube, das hält sich relativ lange, und ich glaube, diese Arten von Kodierungen fangen wirklich erst an in den 70er, 80er Jahren sich weitgehend aufzulösen. Ich weiß nicht, Polo wird wahrscheinlich immer noch ein Großbürgersport sein, aber Tennis zum Beispiel ist längst nicht mehr so elitär kodiert, und Fußball sind wiederum alles inzwischen so Spieler, die aussehen wie, als ob sie als nächstes ein Betriebswirtschaftsstudium absolvieren und halt nicht mehr irgendwie die Söhne der Arbeiterklasse. Während gleichzeitig tatsächlich ja diese organisierten Formen von Sport, und das ist, glaube ich, das zweite Wichtige, einfach unheimlich an Einfluss verlieren. Also so ein bisschen wie den Gewerkschaften und den Kirchen und allen, die Mitglieder weglaufen, laufen natürlich auch den Vereinen die Mitglieder weg. Das hat ja hier der Real Madrid-Chef gesagt, wir müssen die Europa League machen, um den Fußball zu retten, weil die ganzen jungen Leute wollen sowieso alle nichts mehr von Fußball wissen. Die wollen nicht spielen und nicht mal mehr gucken. Sondern dieses Ganze, was natürlich auf eine Art schon länger aufgebaut hat. In den 50ern, glaube ich, gab es so eine Radfahrbegeisterung und so. Also diese ganzen Aktivitäten, wo man eben nicht in einen Verein eintreten muss, wo man sich nicht mit anderen koordinieren muss, wo man eben natürlich auch nicht dieses ganze Repressive, was gerade im deutschen Vereinswesen auch immer mitschwingt, haben muss. Dass das einen unheimlichen Schub genommen hat und sozusagen diese alten Kodierungen, das wäre zumindest mein Eindruck von proletarisch versus bürgerlich und so, tendenziell zumindest einfach hinter sich lässt. Halt die Deadline ein, so ist fein. Hol die Ellenbogen raus, burn dich aus. 24/7, 8 bis 8. Was geht ab? Machst du schlapp? What the fuck? Das muss heute noch zum Chef, besser jetzt. Drück dich hoch. Ach du Schreck, Bonuscheck ist schon weg. Drück dich hoch. Fleißig Überstunden, ganz normal. Drück dich hoch. Unbezahlt, scheißegal, keine Wahl. Drück dich hoch. Klick dich, fax dich, mail dich hoch. Krapsch dich, quetsch dich, schleim dich hoch. Kick dich, box dich, schlaf dich hoch. Drück dich hoch, ja. Drück dich hoch. Komm, steiger den Profit. Drück dich hoch. Sonst wärst du ausgesiedt. Bück dich hoch. Mach dich beim Chef beliebt. Bück dich hoch. Auch wenn es dich verbiegt. Bück steiger den Profit. Böck dich hoch, sonst wärst du ausgesiebt. Böck dich hoch, mach dich beim Chef beliebt. Böck dich hoch, bück dich hoch, ja. Dieses Wochenende Pitch, machst du mit. Bück dich hoch, denke groß, sei aktiv, halt dich fit. Bück dich hoch, pass dich an, du bist nichts, glaub ans Team. Bück dich hoch, halt die Schnauze frisch ans Werk und verdien. Bück dich hoch, aufgebraucht, Akku raucht, ausgetauscht. Bück dich hoch, komm, packe Meeting, noch ne Schippe drauf. Bück dich hoch, Yoga-Kurs abgesagt, reingekloppt. Bück dich hoch, fehlt der Job, ja mein Gott, tu als ob. Bück dich hoch, bück dich hoch. Du brauchst Konkurrenz, keine Friends. Do your fucking job till the end. Nimm dir ein Beispiel an Donald Trump. Was ist los, reiß dich zusammen, pack mit an. Deinen Einsatz gibst du den da oben gern. Bück dich hoch, schenke deinen Urlaub dem Konzern. Bück dich hoch, trink einen großen Schluck Leistungsdruck. Bück dich hoch, wir steigern das Bruttosozialprodukt. Je komplexer eine Gesellschaft wird, desto unheimlicher wird sie sich selbst. An allen Ecken und Enden tauchen Phänomene auf, vor denen es einen nur schaudern kann. Von allem, was man mit Mühe und Not errungen hat, im immerwährenden Prozess der Zivilisation, taucht alsbald ein destruktiver Schatten auf. Als hätte diese Gesellschaft gleichsam einen eingebauten Mechanismus in ihrem Inneren, sich nie über einen bestimmten Punkt hinaus zu entwickeln, an dem alles sich in sein Gegenteil verkehrt. So wäre es übrigens auch zu erklären, eine Theorie, die nicht nur bei Science-Fiction-Autoren und Autorinnen beliebt ist, warum es keinen Kontakt mit Außerirdischen gibt und warum wir Menschen umgekehrt niemals eine wirkliche kosmische Reise unternehmen werden. Jede Zivilisation nämlich würde sich selbst früher oder später an einem evolutionären Flaschenhals manövrieren, an dem sie nicht nur sich selbst, sondern womöglich auch den Planeten, auf dem sie existiert, vernichtet. Der dramatischste dieser zivilisatorischen Flaschenhälse wird natürlich durch Klimawandel und Umweltzerstörung gebildet, aber ebenso könnten wir uns einen Punkt vorstellen, an dem eine Zivilisation statt weiter zu reifen, sich rückwärts auf frühere Entwicklungsstufen bewegt, zu ihrer Kindheit oder zur Kindheit ihrer Mitglieder. Das ist ein ziemlich komplizierter Vorgang der Einfachheit, nennen wir ihn Infantilisierung, und übertragen dabei bestimmte störende Ereignisse in einer individuellen Persönlichkeitsentwicklung oder eben Nichtentwicklung auf die Kultur im Allgemeinen und die Medien im Besonderen. Infantilisierung bedeutet infantil machen oder infantil werden. Das heißt, als grammatische Unterscheidung, ich will infantil werden oder ich will mich infantilisieren oder aber du sollst infantil werden oder du sollst infantilisieren. Jeder von uns kennt das, dass man in einem Supermarkt oder so angesprochen wird, als wäre man ein Kleinkind und kann sich gar nicht wehren. Also das ist ein Phänomen des sozusagen Zwangsinfantilisieren. Infantil beschreibt ursprünglich einfach kindlich, das Wort, bewegt sich dann aber immer in der Entwicklung dieses Wortes immer mehr zum Negativen im Sinne von kindisch, unreif und albern. Erst wenn man nominell erwachsen wird, kann man als so infantil bezeichnet werden. Infantil bedeutet nicht vollständig oder nicht richtig oder nicht vollkommen erwachsen geworden zu sein. Also einerseits selbstständig und verantwortlich, ein autonomes und sein Handeln reflektierendes Subjekt. Und andererseits erwerbstüchtig, besitzend und bestimmend, ein produktives, ökonomisches Subjekt. Außerhalb der bürgerlichen Sphäre macht Infantilsein keinen großen Kummer. Philosophen, Künstler, Generäle, Priester oder Wissenschaftler, gar Kaiser und Könige können nach Herzenslust infantil sein. Arbeiter, Wilde und Revoluzzer sind es von vornherein. Und so haben wir eine dritte Bedeutung nach nicht autonom und nicht produktiv. Infantil ist das Nichtbürgerliche, vor dem es sich zu hüten gilt. Und so sind wir vorgewarnt, noch bevor wir eine genaue Grammatik der Infantilisierung erstellen, muss klar sein, dass sich in diesen Begriff Ideologie eingenistet hat. Und eine Gesellschaft, die sich vor ihrer eigenen Infantilisierung fürchtet, fürchtet sich offenbar vor etwas, das mehr ist als ein lässiges bzw. lästiges Freizeitverhalten. Es gibt zwei Varianten dieser Erzählung. Die eine ist die linke Variante, wie etwa die von Thomas Rothschild, die besagt, dass die Infantilisierung dem Übergang vom Industrie- zum Konsumkapitalismus entspricht, vom tätigen Erwachsenen zum infantilen Konsumenten. Und die rechte Variante, etwa bei Robert Bly, besagt, dass Infantilisierung eine Folge des Zusammenbruchs der patriarchalen Ordnung ist und die Gesellschaft dadurch in eine Geschwisterkonformität versunken sei. Also man orientiert sich nicht mehr am Vaterimago, sondern nur noch untereinander und bleibt deswegen für immer im Neverland. Infantilisierung, sonst würden wir nicht so vor ihr erschrecken, muss etwas mit den kognitiven und mythologischen Grundlagen dieser Gesellschaft zu tun haben, mit dem wesentlichen Konzept von Biografie und Struktur. In einem bestimmten Status der individuellen Reife und in einem bestimmten Status der gesellschaftlichen Organisation muss also dem bürgerlichen Bewusstsein der Infantilismus als gefährlicher Rückfall erscheinen. Oder in eben diesem Sinn als ein kulturelles Scheitern. Man flüchtet sich in den Infantilismus, weil die Welt vor den Augen zu undurchschaubar, zu unlesbar, zu unkontrollierbar ist. Oder weil sich in ihr ein unerträglicher Widerspruch offenbart. Diese Fluchtbewegung kann als pathologische Form von Regression oder als kulturell kontrollierte Reaktion erscheinen, wobei die Grenzen zwischen beiden eher schwer zu ziehen sind. Infantilisierung als Prozess ereignet sich vor allem und am sichtbarsten an der Schnittfläche zwischen Individuum und Gesellschaft. Befreiendes Lachen, so wie man so sagt, lösen die großen Komiker aus, die genau dies vormachen. Das Scheitern der Gesellschaft am Individuum oder das Scheitern des Individuums an der Gesellschaft. Von seiner Kunstfigur Mr. Bean erklärt Rowan Atkinson, es handelt sich im Grunde um einen Mann, dessen geistige und emotionale Entwicklung auf dem Stand eines 12-Jährigen stehen geblieben sei. Unser Verdacht wächst, dass im Wesentlichen alle Komik darin besteht, dass ein Kommunikationspartner oder ein Denksystem infantiler ist als das andere. Und weil wohl niemand sich schämt, über Charlie Chaplin, Jerry Lewis, Bully Herbig und so weiter zu lachen, drehen wir den Spieß noch einmal vollkommen um. Infantilisierung kann eben auch ein Akt des Widerstands, der Revolte und der Subversion und dabei ohne weiteres politisch und poetisch avanciert sein. Infantilisierung kann eine Reduktion und eine Entwürdigung bedeuten. Wenn wir andere Menschen infantil ansprechen, dann stufen wir sie herab. Am schlimmsten ist die Infantilisierung, die im Rassismus steckt. Aber ebenso kann Infantilisierung Triumph und Überlegenheit bedeuten. Wenn wir bei den Marx Brothers oder Jacques Tati durchschauen, dass die Protagonisten sehr genau wissen, welche Art von erwachsener Ordnung sie lustvoll zerstören. Durch Infantilisierung kann offensichtlich Schwäche in Stärke verwandelt werden. Wir haben die Figur des Hofnarren noch im Kopf, der übrigens nicht immer ein Zwerg war, aber sich immer klein gemacht hat, immer sich als Kind gegeben hat, um die Wahrheiten gegenüber seinem Herrscher zu behaupten, die sonst niemand hätte sagen dürfen. Für die bürgerliche Gesellschaft und für die bürgerliche Biografie ist Infantilisierung also einerseits eine ernsthafte Gefährdung, andererseits aber auch eine kulturelle Notwendigkeit. Infantilisierung bedeutet Entspannung, bedeutet das Ableiten überschüssiger und vielleicht problematischer Energien, sozusagen ein notwendiger Bestandteil psychosozialer Hygiene. Wenn man sich vor Infantilisierung in Acht nehmen muss, dann mindestens genauso vor einem strikten Mangel daran. Dieser mehr oder weniger kontrollierte und kollektive Rückfall in vorvernünftiges, vorkontrolliertes und vornützliches Handeln und Empfinden muss freilich in der bürgerlichen Gesellschaft wiederum selbst vernünftig, kontrolliert und nützlich eingesetzt werden. Das heißt, es kommen die beiden Machtzentren dieser Gesellschaft ins Spiel, die Politik und die Ökonomie. Die technische Verbindung von Politik und Ökonomie in dieser Gesellschaft ist das Medium. Die Medialisierung der Regression, wie man Infantilisierung nun als Kulturtechnik bezeichnen kann, erscheint zunächst als ein zivilisationsgeschichtlicher Fortschritt. Denn durch sie wird die Infantilisierung der Produktions- und Alltagssphäre entzogen, wo sie in Form derber Scherzworte, alberner Spiele in der Arbeitszeit oder unsachgemäß fantasievollem Umgang mit den Objekten und Werkzeugen nur Unheil anrichtet. Charlie Chaplin macht in kindlicher Neugier eine Uhr kaputt, damit wir sie nicht in Wirklichkeit kaputt machen. In der Medialisierung also wird die Regression zugleich unter politische Aufsicht gestellt, in Form von direkter oder indirekter Zensur, und sie wird schließlich ihrerseits zur Produktivkraft. Sowohl der Fernsehapparat als auch das Fernsehprogramm sind warenförmig zu gestalten, schaffen Wachstum und Arbeitsplätze, lenken destruktive Energien auf sich, generieren einen Industriezweig, den wir vielleicht mit ein wenig Vorbehalt Kreativwirtschaft nennen. Um es in einer hübschen Paradoxie zu sagen, die infantile Flucht vor dem Kapitalismus und seinen Schrecken erzeugt ein Wachstum eben dieses Systems. Lustvolle Infantilisierung als Belohnung für ernsthafte Arbeit und zugleich Nachschub für Produktivität. Doch offenbar hat die Sache auch wieder einen Haken. Denn während die Medien einerseits Maschinen der Kontrolle sowohl für ernsthafte Diskurse als auch für infantile Regression sind und am schlimmsten in einer Verbindung von beiden, so entziehen sie durch ihre fortschreitende Intimisierung den Konsum auch wieder der praktischen öffentlichen Kontrolle. Es wird zwar kontrolliert, was ein Fernseher senden darf und was nicht, nämlich in wechselnder Zusammenarbeit durch Regierungen und durch den Markt, beziehungsweise die entsprechenden Marktmächte. Aber es kann kaum noch kontrolliert werden, wie viel ein Mensch fernseht und wie sehr dies in sein Innenleben oder die Struktur der Familie oder auf seine Arbeitskraft wirkt. Wenn wir also infantile Regression in gewisser Weise als eine legale, wenn nicht gar hygienisch notwendige Droge zur Verbesserung von Anpassungs- und Arbeitsleistungen ansehen, dann wird sie durch ihre Medialisierung in ihrem suchterzeugenden Charakter verstärkt und mehr noch durch den Markt- und Wettbewerbscharakter der medialen Produktion. Einerseits wird immer mehr von dieser Droge angeboten, andererseits benötigt man aber auch immer höhere Dosierungen, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Denn durch die Medialisierung wird der Regression die Form genommen. Regression in einem Fußballstadion oder in einem Rockkonzert ist etwas anderes als Regression vor dem ewig laufenden Fernseher oder im Chatroom. Die infantile Regression, wir sehen sie augenblicklich immer noch als Droge, nachdem wir die Bereiche Defizit, Reduktion und Rebellion abgehakt haben, gerät also in die Zwickmühle der beiden großen Gegensatzpaare der spätbürgerlichen Gesellschaft, nämlich den zwischen politischem Diskurs, den sehen wir immer noch als Demokratie an, und dem medialen Markt, den verkennen wir immer noch als frei. Und zum Zweiten, dem Widerspruch zwischen Intimisierung und Öffentlichkeit oder Veröffentlichungszwang. Und in diesen beiden Gegensatzpaaren, die zugleich Komplizen sind, wird Infantilisierung als notwendiges Kommunikationsfeld im eigentlich Unerträglichen oder Unerklärlichen erzeugt. Und daher wird Infantilisierung eine gefährliche, sozusagen eine apokalyptische Droge. Man benötigt sie, um in den Widersprüchen von Kapital und Arbeit, Biografie und Medium zu existieren, das heißt Produktivität zu zeigen. Aber die Droge macht auch, dass die Produktivität sich erschöpft und die Widersprüche immer nur noch größer werden. Sie ist längst nicht mehr im Rang eines Feierabendbieres, das man sich verdient hat, sondern sickert in den Arbeitsprozess selbst ein, nicht nur in der allseits diagnostizierten Vermischung von Freizeit und Arbeit, sondern auch in den Bürowelten des neuen Kleinbürgertums, die wie eine Mischung aus Raumschiff-Kommandozentrale und Kita-Spielplatz erscheinen. Und nicht nur die Arbeit, sondern erschreckenderweise auch das Militär wird via Gamification infantilisiert. Drei wesentliche Ursachen haben wir bereits dingfest gemacht. Die Flucht im biografisch- und zivilisationsgeschichtlichen Zustände vor den Zumutungen der Verantwortlichkeit in der komplexen Gesellschaft. Die Formulierung verbotener, kritischer oder missbilligter Impulse im Gewand der Infantilität und schließlich die soziale Basiskommunikation als Austausch von Unverbindlichkeiten, Nichtsagenden, Unschuldigen, und alle diese Anwendungen der Droge-Infantilisierung werden durch den medialen Alltag eingeführt in Form des Vorbildes, der Versuchsanordnung, des Rollenmodells. Eine Zusammenfassung aller dieser Impulse macht den Erfolg der sogenannten Family Entertainment aus. Es sind Programme, die auf unterschiedlichen Ebenen funktionieren. Walt Disney Filme bieten hier ein Muster, in der für eine ideale Familie unterschiedliche Angebote gemacht werden. Märchen für die Kinder, Sophistication und Satire für die Eltern, Action für die Jugendlichen und Nostalgie für die Senioren zum Beispiel. Die sich aber immer wieder treffen in einem Milieu oder in einem Konsens der Infantilisierung. Das heißt, wir erlernen nicht eine lineare Infantilisierung, sondern vielmehr den Umgang mit infantilisierten Ebenen des sozialen Alltags. Wir erlernen das Management der Infantilisierung. Und in Serien wie The Simpsons, The Middle oder Family Guy wird uns überdies klar, dass die meisten infantilisierten Menschen in der Familie die einstigen Patriarchen sind und die männlichen Jugendlichen definitiv infantilisierter sind als die weiblichen. Was wohl Mr. Bly dazu sagen würde. Das Family Entertainment Konzept ist eine sozusagen konservative Struktur der Verbindung der verschiedenen Akte von Infantilisierung mit dem großen Versprechen, eine verlorene Einheit der Familie noch einmal traumhaft zu errichten. Aber der zweite Effekt dieser Formel besteht in der Etablierung einer allgemeinen und in gewisser Weise verbindlichen Kultur der Infantilisierung. Nur durch sie ist eine Kommunikation der Generationen, der Geschlechter und der Klasse noch möglich, die außerhalb des Medienraums schon gänzlich unmöglich geworden ist. Eine der absurden Nebenaspekte dabei ist, in Widerspruch übrigens zu unserer ursprünglichen Aussage, dass man alles nur die Kindheit nicht infantilisieren könnte, ist eben genau dies. Man wächst nicht mehr von einer Kinderkultur in eine Erwachsenenkultur, sondern in eine Kultur der allgemeinen Infantilisierung, die sowohl Aspekte der Regression und Aspekte der Subversion aufweist. Denn in unserer Kritik der Infantilisierung vergessen wir oft, nach ihrem Gegenbild zu fragen. Welche Chancen haben wir in unserer Ökonomie, in unserer Politik, in unserer Kultur und in unseren Medien, in der Form erwachsen zu werden, die uns sozusagen als Belohnung für eine geglückte Kindheit und noch mehr für einen geglückten Ausgang aus ihr versprochen ward? Ein sehr großer Bereich unserer kulturellen Selbstreflexion und nicht der schlechteste gehört weder einem Mythos der Erwachsenheit noch einer fundamentalen Infantilisierung wie im Trash-TV oder im Bergdoktor Glück an, sondern beschreibt eben diesen Prozess der gegenseitigen Durchdringung. Was in die Kindheit scheint, in Filmen von Steven Spielberg, in Romanen von Paula Auster, in Comics von Ashté zum Beispiel, ist die Ahnung, dass Erwachsenwerden eine große Lüge ist. Und immer wieder in diesen Produkten, auch und gerade im als besonders regressiv verdächtigen Genre Horror, dreht das Verhältnis sich um und wir sehen statt Erwachsenen, die das Leben von Kindern behüten, Kindern zu, die das Leben von Erwachsenen behüten. Im ideologisch schlimmsten Fall, freilich bekommen wir es dann auch mit altklugen kleinen Monstern zu tun, die die Erwachsenen zur Mülltrennung und zur Vollkornkost drängen. Versuchen wir also eine vorläufige Ordnung in die Modelle der medialen Infantilisierung zu bringen. Dann gibt es drei grundlegende Modelle. Das erste ist, was ich nenne, die militante Infantilisierung. Das heißt, die Infantilisierung, zu der ich mehr oder weniger gezwungen werde durch IKEA-Ansagen oder Verkehrsfunk oder sonstige Situationen, in die ich gar nicht mehr fliehen kann, sozusagen fliehen in die Erwachsenenwelt. Das zweite ist diese Family Entertainment als eine hybride Form, in der wir versuchen, verschiedene Levels der Infantilisierung und der Entinfantilisierung und der Reinfantilisierung miteinander zu verbinden in einer Grammatik, in einer kommunikativen Grammatik der Infantilisierungen, die vielleicht einer Biografie entspricht, die nicht mehr linear abläuft. Nicht mehr Kindheit, Jugend, Erwachsenen, Seniorenalter, sondern alles viel mehr gemischt miteinander. Und das Dritte, was wir vielleicht als radikales Gegenbild dazu haben könnten, das ist so etwas wie die Suche nach der verlorenen Kindheit, vielleicht auch die psychoanalytisch geleitete Suche nach dem, was man das Kind in sich selbst genannt hat, die Versöhnung vielleicht, die es möglich macht, erwachsen zu sein, weil man mit seinem eigenen Kind, mit dem Kind in sich zurechtgekommen ist. Ich steige direkt ein mit einem Stück Theorie, und zwar beginne ich mit dem Infantilen, wie es zuerst in der Psychoanalyse Sigmund Freuds gefasst wurde. haben wir auch schon so in etwa gehört. Das Infantile ist nicht das Kindliche. Es unterscheidet sich durch seine Zeitlichkeit. Das Infantile ist immer zugleich das zu frühe und das zurückgebliebene. Infantil ist, so lässt sich in Kürze sagen, was nachträglich so erscheint. Das Infantile ist so stets aus der Nachträglichkeit betrachtet. Vom Infantilen zu sprechen bedeutet, das, was ist, an dem zu messen, was möglich sein könnte und eigentlich erreicht sein sollte. Aus Perspektive der Erwachsenensexualität erscheint die infantile Sexualität polymorph pervers, weil sie sich auf der Suche nach Lust weder um Identität noch um das von Freud sogenannte Fortpflanzungsziel kümmert. Inzest und Generationsschranken ignoriert und auch vom Aufschub, dem Warten können oder auch müssen, nicht viel wissen kann und auch nicht wissen will. Etwas davon ist in der Beschreibung der Neurotiker enthalten, denen Freud attestierte, sie würden die psychische Realität der äußeren Realität vorziehen. Das Infantile erscheint als zurückgeblieben aus der Perspektive dessen, der sich anpassen musste. Gleichzeitig aber sind alle Leidenschaften des Erwachsenenlebens nicht nur Abkömmlinge der, so nannte es Freud, Frühblüte der infantilen Sexualität, sondern mit infantilen Wünschen durchsetzt. Das heißt auch, sie sind mit der primären Arbeitsweise des psychischen Apparates verbunden, die, so die Entwicklung gemäß der durchgesetzten gesellschaftlichen Vorstellungen gelingt, umgestaltet wird. Dabei werden primäre Prozesse, die sich um Zeit und Realität gemäß der Funktionsweise des Unbewussten nicht scheren, durch sekundäre Prozesse ersetzt, gehen dabei aber nicht endgültig unter, sonst könnten sie auch nicht im Traum oder in der Regression wieder eingesetzt werden oder auftauchen. Ziel der Entwicklung, ein reifer Zustand, wäre eine Umgestaltung der Arbeit des psychischen Apparates, die in diesem Sinne reifere Arten der Erregungs- und Triebregulation ermöglicht, mit Rücksicht auf die Realität, die äußere Welt, also mit Kompromissen. Was könnte nun gemeint sein, wenn man vor diesem Hintergrund von Infantilisierung spricht? Infantilisierung in einer Gesellschaft meint immer eine Bewegung in der Zeit. Es handelt sich also um eine Äußerung aus dem Genre der Zeitdiagnosen, die sehr häufig Verfallsdiagnosen sind, also eine Bewegung beschreiben, die Bezug nehmend auf einen angenommenen besseren Zustand, der auffällig häufig die junge Erwachsenenzeit derer oder dessen betrifft, der die Diagnose äußert, also aus dieser Perspektive konstatiert, dass ich etwas zum Schlechteren gewendet habe, also zerfalle. Hier würde das heißen, die Gesellschaft wird infantiler, beziehungsweise die Einzelnen werden dies. Bezogen auf welchen Zustand und seit wann? Hier zeigt sich ein grundlegendes Problem von Zeitdiagnostik, das sich gut anhand von heute nicht mehr aktuellen Zeitdiagnosen aufzeigen lässt. Ich zitiere, was nun zunächst die jungen Leute angeht, so sind sie heftig in ihrem Begehren und geneigt, das ins Werk zu setzen, wonach ihr Begehren steht. Von den leiblichen Begierden sind es vorzugsweise die des Liebesgenusses, denen sie nachgehen. Und in diesem Punkt sind sie alle ohne Selbstbeherrschung. Auch sind sie nicht imstande, ihren Zorn zu bemeistern, denn aus Ehrgeiz ertragen sie es nicht, sich geringschätzig behandelt zu sehen, sondern sie empören sich, sobald sie sich beleidigt glauben. Auch hoffnungsreich sind sie, denn das Feuer, das dem Zecher der Wein gibt, haben die Jünglinge von der Natur. Sie tun eben alles zu sehr, sie lieben zu sehr und hassen zu sehr und ebenso in allen anderen Empfindungen. Wenn ich die junge Generation anschaue, verzweifle ich an der Zukunft der Zivilisation. Soweit Aristoteles, der sicher für sich in Anspruch genommen hätte, erwachsen zu sein über die Jugend seiner Zeit. Die Befürchtung, dass die Jugend aufgrund ihrer mangelnden Reife nicht das Erbe der Erwachsenen wird antreten können oder vielleicht auch gar nicht wird antreten wollen, scheint Teil des Generationenkonflikts zu sein. Dabei wird auch immer verhandelt, wie auf Neues reagiert wird, inwiefern eine Gesellschaft sich erneuern kann. Für den Psychoanalytiker Raimund Reiche ist im systemtheoretischen Begriff der Pre-Adaptedness die Frage gebündelt, wie das Neue in die Welt kommt. Ich zitiere, unterkomplex ausgedrückt, warum sind unsere Kinder präadaptiert an Internetkommunikation und wir nicht? Warum reagieren sie mit ichgerechter Erregung, also Freude und Neugier, auf etwas, das wir mit Schock, auf das wir mit Schock reagieren und darum unter Kulturzerstörungsverdacht stellen? Hier wird deutlich, dass Zeitdiagnostik dazu tendiert, dort Verfall und Zerstörung zu wittern, wo vielleicht auf Kosten des Alten etwas Neues auftaucht. Ob dies fortschrittlich ist oder nicht, lässt sich so jedenfalls nicht so einfach beantworten. Zeitdiagnostik erlebt dann eine Hochkonjunktur, so meine These, wenn die gesellschaftlichen Gestaltungsmöglichkeiten als schwierig bis nicht existent erlebt werden. Insofern ist auch diese Veranstaltung symptomatisch. Allerdings wird im Ankündigungstext eine andere Perspektive entworfen. Hier sind es nicht die Alten, die auf die Jungen schauen, sondern die Generationen vereinigen sich in der Weigerung, erwachsen zu werden. Zeit zu fragen, was heißt das eigentlich? Also erwachsen werden. Wie auch schon erwähnt, sind Vorstellungen von Reife, ob sie nun im expliziten Bezug auf die Psychoanalyse daherkommen oder nicht, wie aufschieben können, nicht alles auf einmal wollen, etc., heute wenig en vogue. Das lässt Interpretationsspielraum. Woran könnte das liegen? Ist das tatsächlich ein Rückfall? Gerade in der deutschen Geschichte wurde Erwachsensein mit den sogenannten Sekundärtugenden identifiziert und psychoanalytisch reformuliert, was Adorno zu seiner harschen Kritik der psychoanalytischen Praxis brachte, die er in den Minima Moralia formulierte. Ich gebe das jetzt mal so kurz wieder. Der Patient solle dem Analytiker zuliebe auch noch sein letztes bisschen an Vernunft aufgeben, um an Schundfilmen zum sexlosierten Geschlecht und ungenießbarem französischen Essen wahllos sich begeistern zu können. Er habe sich in der Übertragung freiwillig durchzustreichen, eine, Zitat, reflektorische Verhaltensweise, die, wie Adorno nicht vergisst, spitz anzumerken, auch zum Marsch hinterm Führer befähige. Den Analysierten wurden sowohl die Lust als auch der Himmel, also die diesseitige und die antizipierte jenseitige Erfüllung, verekelt. Am besten, so ist dann sein Schluss, taugten sie demnach zu Objekten. Adorno greift hier etwas auf, was auf ein Problem von Reifevorstellungen nicht nur in der Psychoanalyse verweist. Was als reif, also als erwachsen gilt, wird bestimmt von der gesellschaftlichen Gegenwart und ihren impliziten oder expliziten normativen Vorstellungen. Ein Beispiel aus der Psychoanalyse. Der französische Psychoanalytiker Béla Grünberger, ich zitiere, ich schätze ihn sonst sehr, die Frau, das Kind, das Raubtier und die großen Verbrecher haben eine Libido-Position und das macht ihren Reiz aus, die wir längst verlassen haben. Wir, sofern wir männlich sind und, soweit so illusionär und so unpsychoanalytisch, Libido-Positionen nicht nur der Möglichkeit nach verlassen können, sondern tatsächlich endgültig verlassen haben. Hier wird deutlich, wenn man über Reife sprechen möchte, ohne dies allein normativ zu tun, dann sollte es immer um die Möglichkeiten gehen. Eine psychoanalytische Konzeption von Reife, die nicht davon spricht, welchen Inhalt das zu haben hat, ist zum Beispiel das Konzept der Paranoid-Schizoiden und der depressiven Position der britischen Psychoanalytikerin Melanie Klein. Klein zufolge wechseln wir ein Leben lang zwischen diesen beiden psychischen Positionen oder Modi der Beziehung zu Objekten der inneren und äußeren Welt hin und her, wenn es gelungen ist, die depressive Position zu erreichen. Die paranoid-schizoide Position zeichnet sich aus durch primitive Formen der Abwehr, Verleugnung, Spaltung und Projektion oder in anderen Worten, was zu kränkend, schmerzhaft oder allgemein unerträglich wäre, wird an sich selbst nicht wahrgenommen, also vor allem an sich selbst, und wenn es um eigene Eigenschaften oder affektive Zustände negativer Art geht, projektiv am anderen verortet. Zum Beispiel bin dann nicht ich neidisch oder gierig oder autoritätshörig, sondern die anderen. In der Wahrnehmung der Welt dominiert das Schwarz-Weiß-Denken. Dinge sind entweder so oder so. Zwischentöne, Ambivalenz oder Unsicherheiten gibt es so nicht. Der Grund für diese Form der Abwehr ist klein zufolge, dass die eigene Aggression als so vernichtend und bedrohlich wahrgenommen wird, dass sie auf das Objekt, den anderen, verschoben wird, was aber wiederum die Angst nährt, dass dieses sich rächen könnte. Der Ausweg aus dieser immer destruktiver werdenden Dynamik ist bei Kleinen die Introjektion guter Objekte oder einfacher gesprochen das Erleben guter Beziehungen, die das Erreichen der depressiven Position, in der Unangenehmes integriert werden kann und Aggression aushaltbar ist, ermöglicht. Entscheidend ist hier die Hoffnung auf Wiedergutmachung, dass man selbst und andere Auseinandersetzungen überstehen könnte und es danach weitergeht. Das ermöglicht, das ist die Idee, sich und andere differenzierter wahrzunehmen mit allen Ambivalenzen und Überraschungen im positiven wie im negativen Sinn. Dazu gehört dann allerdings auch das Abwarten können und die Hoffnung darauf, dass sich Beziehungen zum Guten wenden könnten. Aus dieser Perspektive dann wäre das Infantile eine psychische Verfasstheit, in der primitive Formen der Abwehr, Verleugnung, Spaltung, Projektion, vorherrschen und eine von Illusionen über die eigene Güte und die Verdorbenheit der anderen geprägtes Verhältnis zur Realität. Wie es sich auf gesellschaftlicher Ebene vor allem immer wieder an regressiven Bewegungen wie etwa dem Antisemitismus zeigt. In diesem Kontext, das fällt auf, wird übrigens aber nicht vom Infantilen gesprochen. Mit der Infantilisierung hingegen ist immer gemeint, dass man sich gehen lässt, Katzenvideos statt Kant und hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt. Mit Infantilisierung ist auf dieser Ebene der Zeitdiagnostik meist Daueradoleszenz gemeint. Und weil das so schön passt, habe ich ja, das ist ein Songtext von einer Band namens Großstadtgeflüster und da heißt es, mich kriegt nie wieder einer raus aus Neverland. Ich bleibe für immer und immer Adoleszent, lange picheln, lange pöbeln, lange pennen, lang, lang lebe der Moment, denn wer unsterblich ist, der braucht kein Happy End, der bleibt für immer und immer Adoleszent. Wenn das nur zutreffen sollte, dann kommt die nächste Frage, aber warum? Sind die Medien schuld, wie populäre, auch psychoanalytische Zeitdiagnosen immer wieder annehmen? Wird etwa aus der Zweidimensionalität der Endgeräte das Ende des dreidimensionalen psychischen Raums, wie dies der Psychoanalytiker Werner Balzer befürchtet? Dass schon anlässlich der Verbreitung von Romanen und der Einführung der Eisenbahn als Transportmittel vor den Gefahren für die weibliche Psyche, da ging es dann um die Romanleserin, respektive für die Psyche allgemein, wegen der Geschwindigkeit beim Eisenbahnfahren von damals ungefähr 20 Stundenkilometern der Menschen nicht gewachsen sein. Also dass schon damals vor solchen neuen Entwicklungen gewarnt wurde, sollte an dieser Stelle vorsichtig stimmen. Nun könnte man sagen, einfache Antwort, Schuld ist der Kapitalismus. Oder anders gefragt, können Subjekte, die, wie Marx in der Kritik der politischen Ökonomie feststellte, nicht Subjekt ihrer Vergesellschaftung sind, da diese von einem automatischen Subjekt, der Verwertung des Wertes bestimmt wird, überhaupt erwachsen sein? Sind sie nicht notwendig ständig von Infantilisierung bedroht? Bedroht, weil sie infantil sind im Sinne der oben angesprochenen Frühreife, Subjekt sein sollen, wo Subjekt sein können noch gar nicht möglich ist, da die Menschheit noch nicht Subjekt ihrer Geschichte ist. Und zugleich infantil im Sinne einer Regression, die der Regression der Aufklärung folgt. Wie sollte man ernsthaft im emphatischen Sinne erwachsen sein angesichts der eigenen Ohnmacht, die man zu spüren bekäme, würde man überhaupt einmal lange genug nachdenken, statt sich vom Leben abzulenken? Ich denke bei dieser Frage an Themen, mit denen gesellschaftlich auf eine Art und Weise umgegangen wird, die sich, wenn man so will, als infantil bezeichnen lässt. Das Verleugnen oder das Aufschieben der Bedrohung durch den menschengemachten Klimawandel. Ein Szenario, das die Qualität hat, nach dem Hinschauen sofort wieder zum Wegschauen überzugehen. Ein solches Verhalten angesichts dringender persönlicher Probleme bekäme schnell eine Diagnose. Erwachsen wäre dann wohl, dem Unangenehmen nicht auszuweichen und es zu betrauern, dass es nicht so bequem weitergehen kann, wie es eigentlich viel einfacher und schöner wäre. Das ist allerdings schon eine sehr privilegierte Perspektive auf dieses Problem. Ich denke dabei auch an so etwas wie das kollektive Ignorieren oder Akzeptieren der Toten an den Außengrenzen der EU, das entweder Rassismus oder Ignoranz oder beides beinhaltet. Solidarität hieße hier ganz einfach zu sehen, dass das Menschen sind, wie alle, die in Europa leben. Ich denke aber auch zum Beispiel an das erschütternde Fehlen von Ambiguitätstoleranz bei Auseinandersetzungen und eine gute Krisenbewältigung in der Corona-Pandemie. Ambiguitätstoleranz meint, es zu wissen und auszuhalten, dass man es selber nicht ganz genau wissen kann und dass andere Ansichten auch begründet sein können, man eventuell also auch dazulernen zu haben könnte, dass die gesamte Lage nicht so einfach ist, dass man entweder geschlossen für alle Maßnahmen ist oder ein Corona-Leugner. Ich denke dabei aber vor allem an die Erfolge des Populismus und das ist vielleicht auch der wichtigste Punkt. Freud sah schon sehr früh 1921 die Massenbildung als eine Reaktionsbildung auf Neid. Also sie dient dazu, diesen abzuwehren. Freud zufolge sei dies bei Kindern so aufgrund der Geschwisterkonkurrenz und setze sich dann in der Schule fort. Oder auch bei für ein Idol schwärmenden Rivalinnen, die sich angesichts von der Unmöglichkeit, das Ziel der Verliebtheit zu erreichen, miteinander identifizieren und so zu einer Masse würden. Was sich dann später in der Gesellschaft als Gemeingeist oder Korpsgeist äußere, so Freud weiter, verleugnet die Abkunft vom Neid nicht. Ich zitiere: Keiner soll sich hervortun wollen, jeder das Gleiche sein und haben. Soziale Gerechtigkeit will bedeuten, dass man sich selber vieles versagt, damit auch die anderen darauf verzichten müssen oder, was dasselbe ist, es nicht fordern können. Soweit Freud. Das soziale Gefühl ruhe dann also auf der Umwendung eines erst feindseligen Gefühls in eine positiv betonte Bindung von der Natur, einer Identifizierung. Allein diese Feststellung sollte bezüglich progressiver oder gerne als progressiv zu sehender Massenphänomene sehr vorsichtig stimmen, da soziale Gerechtigkeit in emanzipativer Hinsicht bedeuten sollte, dass überflüssiges Leiden abgeschafft werde. Das der Massenbewegung diametral entgegengesetzte Ziel wäre dann, dass es allen, auch denen, die weniger haben, besser gehen solle. Was das Geschilderte, also diese verschiedenen Phänomene, an die ich gedacht habe, zusammenhält, ist die Abwehr der Ohnmacht. Die beobachtbaren regressiven Phänomene, beispielsweise in der Mediennutzung, sind meines Erachtens Oberflächenphänomene. Kinder sind infantil, weil sie nicht anders können. Die kindliche Sexualität wird als infantile Sexualität bezeichnet aus der Perspektive der Erwachsenensexualität. Zur Infantilisierung in der Gesellschaft kommt es, wenn diejenigen, die erwachsen sein sollten, das Gefühl haben, gar nicht anders zu können. Gegenwärtig scheint es, als müsste schon das Aufscheinen gesellschaftlicher Gestaltungsmöglichkeiten entschieden abgewehrt werden. Warum soll ich auch erwachsen werden, wenn da nicht anderes auf mich wartet, als mich einem völlig irren Alltag anzupassen? Entweder daran zu scheitern oder unter Bedingungen zu leben, die man ohne blinde Identifizierung damit gar nicht aushalten kann. Ja, dann darf ich anfangen mit einer Frage, die wir uns vielleicht beide stellen müssen, die zunächst mal oberflächlich gesehen methodisch erscheint, die aber, glaube ich, ziemlich tief gehen wird, zumal wir eine gewisse negative Erinnerung an dieses Problem haben. Und zwar geht es darum: Wie kann ich eigentlich von einem kulturkritischen Ansatz und auf einen psychoanalytischen Ansatz rekurrieren, ohne dass das eine das andere ausbeutet oder maskiert oder womöglich sogar denunziert? Also wir hatten das, glaube ich, in der kritischen Reaktion auf Donald Trump, wo wir eigentlich so eine Art laienhafte Ferndiagnose permanent vorgenommen haben, gesagt haben, das ist ein super Narzisst, der aber eben auch der Repräsentant einer narzisstischen Gesellschaft ist oder so etwas. Jetzt könnte man den Verdacht haben, wir wiederholen das jetzt verwenden den Begriff, der eigentlich eine Persönlichkeitsstörung beschreibt, zur oberflächlichen Beschreibung unserer Gesellschaft. Im schlimmsten Fall hätte das so etwas wie sozusagen ein inversives Blackfacing, dass wir also den Rekurs auf Kindheit als Denunziation unserer Gesellschaft oder eines Teils, sind natürlich ja immer nur die anderen sind infantil, wir sind es nie, benutzen. Wie kommen wir zu einer Balance, wo wir mit einer gewissen Großzügigkeit mit den Begriffen umgehen, ohne sie zu entwenden? Ha, und darauf soll ich jetzt antworten. Ja, das wäre super spannend. Ich fange mal von vorne an, also mit dem Bezug auf Donald Trump. Auch wenn ich nun aus der Psychoanalyse komme, frage mich immer ganz grundsätzlich, was man mit solchen Ferndiagnosen eigentlich will in kritischer Absicht. Denn ich glaube, Trump ist es egal und du bist ein Narzisst, taugt auch nur in sehr kleinen Kreisen als Beleidigung. Also darum kann es nicht gehen. So, worüber verschafft man sich dann Aufschluss? Wir versuchen, solche Phänomene, von denen man ausgeht, dass sie, wenn man progressiv oder emanzipativ denkt, irgendwie gefährlich oder hinderlich sind, dann versucht man sie zu verstehen. Das ist ja erstmal, könnte man sagen, auch ein relativ erwachsenes Vorgehen, zu sagen, naja, wir denunzieren es nicht, sondern wir versuchen zu verstehen, wie es dazu kommt. So, jetzt kommen wir zum Methodischen oder zum Inhaltlichen. Ich würde mal sagen, der kritische Impuls ist, dass er immer heißt, wenn man die, das ist ja auch so ein Ansatz in der Psychoanalyse, wenn man, und ich glaube, das lässt sich schon übertragen auf kulturelle Phänomene, wenn ich sagen kann, in dem Moment, wo ich eine Geschichte erzählen kann oder ein Phänomen, eine Geschichte haben kann, ist es der Möglichkeit nach auch zu ändern. Also das ist erstmal eine Kritik an Essentialisierung. Und methodisch, ich gebe Ihnen da sehr recht, hinter dem Methodischen, da lauert eine große inhaltliche Frage. Deswegen habe ich mich auch über den Titel dieser Veranstaltung gefreut, dass es hieß Infantilisierung in der Gesellschaft und nicht Infantilisierung der Gesellschaft. Weil ich glaube, methodisch kommt man mit der Psychoanalyse immer nur weiter, wenn man versucht zu verstehen, wie die Einzelnen psychisch funktionieren in einer Masse oder zu einer bestimmten Zeit oder als Medienkonsumenten. Was wäre denn dann eigentlich das Erwachsensein, wenn wir so viel über die Infantilisierung sprechen? Ja, genau. Nichts Gewisses weiß man nicht, wie wir in Bayern sagen. Ich glaube fast, dass man das ganz anders aufdröseln könnte, nämlich indem man sagen würde, es ist die Bereitschaft zum Weitergehen, die im Gegensatz zur Notwendigkeit oder zum Wunsch nach Stehenbleiben steht. Also das heißt, für mich könnte Reife eigentlich nichts anderes bedeuten als eine offene Zukunft und ein Raum der Möglichkeiten oder so etwas. Das, was wahrscheinlich unsere Vorgängergenerationen genau als was unglaublich Kindliches angesehen hätten, nämlich das Erwarten von Wundern, was weiß ich, oder die grenzenlose Neugier zum Beispiel oder so etwas. Und in all dem, was wir so in unseren Alltagsdiskursen dann so als infantil bezeichnen, hätten vielleicht andere Menschen genau das Erwachsene gesehen, nämlich diese Bereitschaft, sich zuzumauern, die Bereitschaft, sich Illusionen zum Dogma zu machen und so weiter. Also frage ich mich manchmal, ob wir vielleicht dann nicht doch ein besseres Wort suchen müssen, obwohl die Infantilisierung so viel Emotionen und so viele Erfahrungen ansprechen. Aber möglicherweise trifft es auch aus zwei Gründen für mich noch nicht so sehr, die ich sehr problematisch halte. Eben das eine, was ich schon angesprochen habe, dass ich glaube, dass das alles nur für eine bestimmte bürgerliche Schicht gilt. Und außerhalb dieser Schicht gibt es völlig andere Probleme und andere Empfindungen. Und noch schlimmer ist, dass ich es für ziemlich eurozentristisch halte. Wenn ich diese Vorstellung in Japan zum Beispiel diskutieren würde, würde ich sie völlig anders diskutieren. Eine Idee, dass Verkindlichung oder so etwas schlecht sein könnte, das wäre, würde da völlig auf Unverständnis stoßen, wo man ja aus Kawaii sozusagen aus einer Kultur, einer Ästhetik des Kindlichen eine Kunstform gemacht hat, eine unglaublich reiche Kunstform. Also habe ich den Verdacht, wenn wir jetzt sozusagen unser analytisches Instrumentarium auspacken und auf uns selber anwenden, dass wir womöglich mit der Infantilisierung, also mit dem Begriff der Infantilisierung, den falschen Sündenbock sozusagen konstruieren, möglicherweise ist ja auch Infantilisierung eine Ausweichbewegung gegen etwas, was noch viel schlimmer ist, nämlich eine Verdinglichung oder sozusagen der Freudsche Todestrieb, der mich versteinert und panzert oder so etwas, ne? Also das selbst in unseren Erfahrungen, in unseren Möglichkeiten, Infantilisierung immer noch der positivste und noch sogar noch der freiheitlichste Ausdruck vor den wahren Schrecken dieser Produktions- und Herrschaftsform ist. Ich habe trotzdem so Schwierigkeiten, jetzt können wir uns darüber unterhalten, ob das überhaupt der richtige Begriff ist, der jetzt als Titel über dieser Veranstaltung steht, weil ich dachte auch bei der Vorbereitung immer schon, eigentlich ist es Daueradoleszenz. Und das ist ja bei Ihnen auch aufgetaucht. Es ist ja genau so dieses nicht über diese Schwelle gehen, ich sage das jetzt mal absichtlich so ganz normativ, wo man auch etwas zurücklässt. So, wenn ich erwachsen bin, und das ist eben, finde ich, auch die Krux am Begriff des Infantilen, dass das Infantile jetzt mal ganz streng so psychoanalytisch gedacht nur Sinn ergibt aus der Erwachsenenperspektive. So. Und worüber wir sprechen oder so, wie ich sie verstanden habe, und es ist ja eher so ein Aufweichen, also wo man eigentlich gar nicht mehr genau sagen könnte, was ist eigentlich infantil und was ist erwachsen, weil diese Grenzen so verschwimmen. Weil ich musste dann bei diesen auch Formen des Mediengenusses, die Sie geschildert haben, habe ich auch mal gedacht beim Zuhören, naja, es gibt ja auch, übrigens ist da ja auch sehr an gutes Funktionieren gekoppelt, aber so Begriffe wie Regression im Dienste des Ichs. Ja, also dass man regredieren können muss, um ansonsten einigermaßen realitätstüchtig zu funktionieren. Oder so diese Idee, das war jetzt Ernst Christ, das ist dann Winnicott, der dann sagt, so wir brauchen die Kultur als Fortsetzung der Übergangsräume, in denen man nicht so zwischen Fantasie und Realität unterscheidet. Und das brauchen wir, um irgendwie psychisch lebendig zu bleiben. Auch um die erwähnten Serien, da stimmt Ihr Modell auch haargenau drauf. Also es gibt immer die paranoid-schizoiden Positionen und die Depressiven. Und die Depressiven sind die Erwachsenen. Also Erwachsensein heißt in der Simpsons oder in Futurama oder sowas heißt, depressiv werden. Und mich vor der Depression zu schützen oder eigentlich überhaupt vor dem Tod zu schützen, kann nur passieren, indem ich zurückfalle ins Paranoid-Schizoide und die ganze Welt ist dann plötzlich nur noch eine Lilifee-Welt oder eine verrückt gewordene Lilifee-Welt. Ne? Dieses Element des Alleingelassenseins, ich glaube, vielleicht können wir an dem noch weiterarbeiten. Und ich glaube, das trifft ja wirklich etwas. Weil wenn wir bei dieser Schwelle bleiben, dann wäre es ja die Angst vor dem, was da kommt. Und das kann nicht anders vorgestellt werden als etwas ganz Schlimmes. So. Und depressive Position, nun, das ist ja klar, das meint ja auch was anderes als jetzt so Depression. Sondern das wäre ja gerade, das ist ja so ein, es ist natürlich auch ein Entwicklungsideal, aber zu sagen, so die Anerkennung der Begrenzung der eigenen wie der anderen, der Anerkennung der Begrenztheit der Welt, der Glücksmöglichkeiten etc. pp. So. Und meine Idee ist, und das trifft sich auch sehr gut, finde ich, mit Ihrer Idee zu der offenen Zukunft, so als emphatische Begriff von Erwachsensein, dass dieses Übertreten der Schwelle wird ja, glaube ich, nur dann so bedrohlich. Und ich glaube, das trifft gerade auf ein gesellschaftliches Klima, in dem das sehr verbreitet ist, wenn danach nichts kommt. No? Und ich finde, das trifft sich so, das ist jetzt, werde ich auch zeitdiagnostisch, aber das trifft sich so mit dem Ende der Geschichte und es geht immer so weiter, der Kapitalismus hat gesiegt, überhaupt noch daran zu denken, dass es vielleicht auch ganz anders gehen könnte, das steht dann auch ja auch schnell unter Infantilitätsverdacht, also dann hat man irgendwelche Flausen sich noch nicht abgewöhnt und ist auch nicht richtig erwachsen geworden, also dass es das so schwer macht, anders mit diesen Problemen umzugehen, als in diesem Neverland zu verharren. Und Neverland, ich finde, das trifft es ja auch wirklich mit sprachlicher Gewalt. Also das ist ja kein gutes Nirgendwo. Ja, genau. Und die heißen dann auch noch Lost Boys, die im Neverland leben. Ne? Das ist ja noch schlimmer als Never und Lost. Diese ganze Peter Pan Mythologie, die insbesondere dann durch den Disney Wolf gedreht, glaube ich. Zeigt uns schon so, dass wir uns da so ein Hamsterrad aufgebaut haben. Ne? Also im Neverland kann ich nicht leben, also muss ich da doch, und sei es durch einen Kuss von Wendy, in die Erwachsenenwelt kommen. Aber die Erwachsenenwelt wird beherrscht von einem Banker, der so sturzlangweilig und ignorant und seine ganze Familie auch so autorisiert. Also kann ich eigentlich wieder nur ins Neverland abhauen. Ne? Und also so in etwa so funktionieren diese ganzen Mythen. Jedes Jahr kommt eine neue Weihnachtsmann-Geschichte, wo die Kinder schon längst nicht mehr an den Weihnachtsmann glauben, aber irgendwas machen müssen, damit die Erwachsenen glauben, dass die Kinder noch an den Weihnachtsmann glauben. Und dabei kommt ganz paradoxerweise hervor, dass wenn man in einer solchen Glaubenskonstruktion ist, gibt es dann doch einen echten Weihnachtsmann. Aber meistens ist es dann wieder der Onkel oder der Vater. Wir leben sozusagen in einer Mythologie, die um die Infantilie oder die um die Kindheit kreist, oder auch noch besser wahrscheinlich, wie Sie sagten, um die Adoleszenz. Aus dieser Mythologie herauszukommen, ist viel schwieriger, als wenn man sagen würde, Infantilisierung ist eine Gefahr, einige fallen da rein und sitzen nur vor der Glotze, andere bleiben erwachsen und lesen Hegel oder sowas. Aber aus dieser Mythologie, aus dieser Kreisbewegung, dass in der einen Welt unerträglich ist, Flucht in die andere und aus der wieder die Flucht in die andere und nur immer rasender Stillstand uns davor bewahren kann. Übrigens glaube ich auch, dass das auch in dem Song steckt, dieses nur noch kreisen können, nur noch eine Bewegung, die gleichzeitig Stillstand ist, sozusagen, ne? Naja, und die ständig irgendwie neue Sensationen braucht. Genau. Das gehört ja auch dazu, damit der Stillstand nicht als Stillstand ganz spürbar wird. Woran ich gerade noch dachte, das ist jetzt aber sehr assoziativ, ist so dieses schöne Freud-Zitat, wo er sagt, das Gegenteil von Spiel ist Wirklichkeit. Ne? Also weil Kinderspiel ist ja ernst. Und ich glaube, das ist auch noch, ich weiß jetzt gar nicht genau, wo ich hin will, aber ich glaube, das ist auch noch wichtig, wenn man, also so, ne, wenn wir sagen Daueradoleszenz oder Infantilisierung, dann ist das ja so eine Art von Abwehr, wo man in so einem Dazwischen bleibt, weil das eine nicht gut ist und das andere auch nicht. Und das ist ja wirklich was anderes als Kindheit. Mhm. Also weil es wäre vielleicht auch der Ernst des Spiels, der irgendwie ins Erwachsenenleben rüber zu retten wäre. Und eben nicht, wie Sie auch gesagt haben, das Alberne oder so dieses Angedrehte. Oder woran ich gerade noch dachte, so eine Einstellung von Dauerironie. Mhm. Ja, also wo man sich dann auch nie mehr festlegen lassen muss, weil alles im Zweifelsfall dann doch nicht so gemeint ist. Aber ich habe noch eine ganz andere Frage. Vielleicht können Sie dazu noch ein bisschen was sagen, weil das hat mir so gefallen am Anfang Ihres Vortrages, womit Sie angesetzt haben. Ich glaube, es gibt, je komplexer eine Kultur wird, desto unheimlicher wird sie sich. Was meinen Sie damit? Oder können Sie dazu noch mehr sagen? Das finde ich total interessant, den Gedanken. Ach, ich glaube, das ist jetzt nicht so geheimnisvoll. Also ich denke, dass es damit zu tun hat, dass je komplexer die Gesellschaft wird, natürlich wird sie das auch undurchschaubarer und widersprüchlicher und fragmentierter und all diese Dinge, die uns an die Ränder von Verstehen oder Subjekt sein oder sowas bringen. Ne? Aber es gibt tatsächlich noch ein Punkt, der im Wort komplex selber steckt. Nämlich, also ein komplexes System ist ein System, was seinen eigenen Bauplan nicht enthält. Das heißt, ich kann es letztendlich nicht zu Ende erklären oder nicht zu Ende quantifizieren, nicht zu Ende verformeln, nicht zu Ende erzählen und nicht zu Ende abbilden. Ne? Und das glaube ich, übersteigt die kulturelle Fähigkeit, zu der wir erzogen werden. Gehen 2 Stunden Sachzwang FM zu Ende. Sachzwang FM, der ideologische Staubsauger. Heute, mach was aus dir, aber tu es für dich. die Arbeit am Selbst im Zeitalter des Neoliberalismus. Wir hörten ein gemischtes Doppel mit Elke Wittig und Lars Quadfasel über den neuen Fitnesskult, sowie in der zweiten Stunde mit Georg Seslen und Christine Kirchhoff über die Infantilisierung in der Gesellschaft. Querfunk,